Jeder Wanderer, willkommen zur 45. Episode des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit Florian Andel und Greifenklau. Jawohl, wir kümmern uns endlich um die vierte Woche des 10-Dinge-Karnevals und verlosen vorher noch ein Volldampf-Steampunk-Buch. Gut. Jawohl, es gab nämlich letzten Monat ein Vignettenwettbewerb als Vorbereitung auf diesen Karneval, auf den diesmonatlichen Karneval, der ebenfalls von mir organisiert wird. Und es gab sensationelle 9 Einsendungen. Naja, kein Winter-OPC, aber immerhin. So, das heißt, ich habe 9 Lose gebaut. Du darfst eins ziehen und ich werde die Siegervignette verlesen. Borsk. Urok. Und zwar Urok 2. Urok 2. So, gucken wir mal, was hat er denn als Vignette eingeschickt. Ja, wobei, dazu zu sagen ist, da können wir gleich mal drüber sprechen, die Vignetten alle Vignetten sind, aber okay. Wieder einmal geht es durch die Straßen der umtriebigen Großstadt. Um dich herum herrscht emsiger Verkehr. Dampfbetriebene Busse, Pritschenwagen und Automobile haben die Pferdekarren deiner Kindheit, zumindest in der Stadt, schon lange abgelöst. Kohlenrauch, Abgase und der chemisch beißende Gestank der allgegenwärtigen Fabrikschlote erfüllen die Straßen mit ihrem beißenden Miasma. Wenn der Wind nicht weht, legt sich diese giftige Wolke wie ein dunkler Nebel über deine Heimat. Welches armen Pferd sollte man in dieser verfluchten Luft auch arbeiten lassen, denkst du, als du den Sitz von Atemfilter und Schutzbrille erneut überprüfst? Schnell eilst du an einer kleinen Bande verwahrloster, blasser Straßenkinder vorbei, die sich ihre Schals als improvisierte Filter eng über Mund und Nase gebunden haben und scheinbar mit einer toten Ratte spielen. Ja, also das geht schon genau in die richtige Richtung einer Vignette. Ja, dann könnte man eigentlich hier gleich mehrere draus bauen. Sozusagen einmal der emsige Verkehr. Also hört sich an wie ein normaler Straßentag in Shanghai. Ja, richtig. Ja, also wir haben also auf jeden Fall mehrere Elemente, die gut zusammenpassen. Ne? Also ich würde es jetzt nicht so direkt benutzen als langen Vorlesetext, aber eben die Elemente daraus kann man super ja, also die Beschreibung des Verkehrs ist gut. Dann der letzte Teil mit den Straßenkindern, die da mit ihren Schals und tote Ratte. Thematisiert gleich Armut. Das in der Mitte hört sich an wie so ein früher DSA-Vorlesetext mit ich sag dir, was dein Charakter gerade tut. Genau, das sollte nicht in eine Vignette rein, aber... Richtig, weil also von der Grundidee her, wie ich es verstanden habe, geht es darum, Lokalkolorit zu schaffen. Ja, ich denke, es geht über Lokalkolorit hinaus, aber im Prinzip, genau, eine kurze, prägnante Szene oder ein Ereignis zu schildern. Richtig. Prägnant insofern, dass das Ereignis charakteristisch für den Ort oder für die Zeit, Umgebung oder für die Person, unter denen man sich aufhält, ist. Richtig, nicht zwingend werden damit Sachen angesprochen, die auch angespielt werden sollen. Genau, es soll ja kein Plothook sein in dem Sinne. Richtig. Genau, das ist mir auch bei meiner letzten Vignette passiert. Also zumindest habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die passieren können in der Unbarmherzigkeitsfeste, wo die Höllenritter herrschen. Achso, genau, du könntest mal das Getränk des Abends öffnen. Und zwar trinken wir heute Abend Altdorfer Pilz. Biopilz. Und natürlich nur fürs Geräusch, weil es ist ungefähr... Naja, ich werde mich gleich von der Temperatur überzeugen. Der Vorteil bei warmem Bier ist, dass es viel schneller ins Blut geht. Ja. Du musst gar nicht die Temperaturhürde nehmen. Also wenn du es nur fürs Geräusch haben willst, ich werde das jetzt trinken. Ja, ich selbstverständlich auch, aber ich dachte, ich habe da eine Ausrede. Gut, ne, ich war auch in England, insofern bin ich fast alles gewöhnt. Das hört sich gut an. Was ist jetzt mit dem Preis oder wie läuft das? Ja, also der Preis, genau, den schicke ich dann zu oder schickt der Verlag zu. Genau, so ein, wie gesagt, Volldampfbuch. Mit, ich glaube, 13 Steampunk-Geschichten sind da drin. Okay. Genau, ich hätte das so lange mit dem Würfelhelden herausgegeben. Ja, gibt es auch noch für, ich glaube, 12 Euro kostet das normalerweise und das E-Book kostet nur 4 oder 5 Euro. Ja, also wer Lust auf Steampunk hat, ist, denke ich, ein Blick wert. Ja, okay, genau. Wir waren noch kurz bei Vignetten. Waren wir da schon durch? Nee, wir wurden vom Bier unterbrochen. Richtig. Was ist eine Vignette? Ja, das hatten wir ja gerade. Also ist das die abschließende Definition, oder? Das ist für mich die abschließende Definition, ja. Okay. Achso, ich war mal in der Unbarmherzigkeitsfeste, genau, mit den Höllenrittern, genau, und da habe ich eine kleine Szene so als Randbegegnung, dass die Höllenritter, die sozusagen ja, eine rechtschaffen böse Organisation sind, halt für Ordnung in den Straßen sorgen, halt ein Schuldner, ein Bettler sich schnappen und halt abführen und ja, natürlich reagieren da auch die Spieler drauf. Also die haben es nicht als Lokalkolorit wahrgenommen, sondern als irgendetwas, wo ein heldenhafter Mensch eingreift. Richtig, genau. Aber sie mussten sich denn sozusagen der Sache beugen. Ich denke mal, das wird auch im Verlauf des Abenteuers noch interessant werden. Das ist ja, wir spielen den Megadungeon Smaragdspitze. Und die Örtlichkeit in der Nähe steht halt unter der Herrschaft der Höllenritter, die quasi für den steten Zustrom für Kämpfer in der Weltenwunde sorgen, wo halt, ich glaube, Dämonen zurückgeschlagen werden. Und die Höllenritter sind ja Unterstützer der Teufelsseite. Okay. Insofern gibt es da dann eine Allianz zwischen guten Kräften, aber eben auch den rechtschaffenden bösen Kräften, die gegen die chaotisch Bösen, den Schlund, der sich da geöffnet hat mit der Weltenwunde, wo ständig Dämonen eindringen, kämpfen. Ja, also auch ein interessanter Gegensatz zwischen den rechtschaffen guten Helden und halt der von Höllenritter dominierten Festung, die auch wieder verschiedene Unterströmungen haben. Also da kann man noch vieles rausholen jedenfalls, aber das kann ja jedenfalls bei einer Vignette natürlich auch passieren, dass er als Plothook begriffen wird. Ja, also da müsste man drauf reagieren, wenn man sowas bringt. Vor allem, wenn man als Lokalkolorit irgendwelche leicht bekleidete Mädchen einführt. Gibt es ja den einen oder anderen Spieler, der sich da durchaus sofort angesprochen fühlt? Ja, gut, ich finde das auch nicht schlimm. Ist ja sogar gut, wenn die Spieler das aktiv anspielen. Warum dann auch nicht? Also in dem Fall gab es dann eine kurze Diskussion, in dem die Höllenritter ihren Standpunkt klar machen konnten. Richtig. Und übrigens den Standpunkt mit ein guter Meister macht das aus dem Handgelenk, lasse ich nicht gelten. Ein guter Spielleiter wird schon. Richtig, ein guter Spielleiter. Wenn ein Kampfpilot in seine Maschine einsteigt, dann hat er ja auch 25 DIN A4 Zettel in meiner Checkliste mit Sachen, die er abstreicht. Und da sage ich auch nicht, ein guter Pilot denkt an 87 Punkte, wenn er in sein Flugzeug einsteigt, sondern er geht eine Checkliste ab. Das ist völlig richtig. Also klar gibt es natürlich erfahrene Spielleiter, die 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben oder manche vielleicht auch nur 5, die das sich aus dem FF rausziehen können. Aber gerade wenn man halt in neuen Genres unterwegs ist oder mal Sachen bespielt, die man halt nicht aus dem FF kennt, dann ist das schon sinnvoll, sich eine Liste dahin zu legen oder vorher einfach mal Ideen zu entwickeln, die aufzuschreiben. Richtig. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, Western-Setting jemand anders möchte, dass der das spielt, dann ist ja gut, wenn ich meine Ideen irgendwie weitergeben kann. Dann muss ich dem irgendwie einen Namen geben. Muss ja nicht Vignette sein, darf ja auch gerne Lokalkolorit oder sonst was sein. Aber irgendwie muss ich das ja halt weitergeben können. Richtig. Und die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meines Universums. Also wenn ich dem Kind einen Namen geben kann, kann ich auch damit arbeiten. Denke ich auch. Ja, ich meine, wie gesagt, von mir aus muss es nicht Vignette sein, aber da der Begriff schon da war, der anscheinend auch so verwendet wird in der Soziologie, also keine Ahnung, ich bin kein Soziologe, ganz im Gegenteil, aber ja, gut, also warum dem einen neuen Namen geben sozusagen? Richtig. Ja, soweit kurz dazu, dann kommen wir doch mal zur fast ergiebigsten Woche des 10-Dinge-Karnevals, nämlich der letzten Woche, wo locker über 40 Artikel nochmal zusammengekommen sind. Mehr als so mancher andere Karneval in seinem ganzen Monat zusammengerattert kriegt. Ja, aber wir wissen, Quantität ist nicht Qualität. Deswegen, das eigentlich erstaunlich ist, also ich habe das Ganze ja als Experiment begriffen. man stellt eine relativ freie Sache zur Verfügung. Ja. Oder eine relativ freie, offene Idee zur Verfügung. Guckt, was die Leute daraus machen. Jetzt hätte ja jeder, hätten auch 100 Leute, sage ich mal, 10er-Listen bauen können, wo sie ihre 10 liebsten Abenteuer aufschreiben, ohne auch nur eine einzige Begründung sozusagen dazu. Ja? Da hätte ja, sage ich mal, hätte man relativ wenig von gehabt. Also bis drauf, dass man gut unterschiedliche Abenteuergeschmäcker kennengelernt hat. Ja, aber die meisten Artikel sind, wie ich finde, auch wirklich hochspannend geworden. Also nehmen wir die 10 Abenteuer. Das gab es auch einmal bei mir als Gastartikel, aber da ist dann auch eine ausführliche Begründung dabei, über die man sich halt unterhalten und diskutieren kann, wo man halt auch selber gucken kann, ja, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Oder halt diese Ahnenartikel, ja, die wären ja so wahrscheinlich nie entstanden und die sind einfach ganz, ganz hervorragender Stoff. Richtig, aber teilweise gibt es auch Artikel, wo quasi jemand hat ein Brainstorming gemacht, ich brauche 10 Sachen für meine eigene Rollenspielgruppe und die schreibe ich jetzt mal auf und ja, die nummeriere ich von 1 bis 10. Ja, genau. Also da ist der Mehrwert für andere Systeme für mich nicht erkennbar. Das ist wirklich teilweise so speziell, ja, okay, dass es nur innerhalb dieses Systems funktioniert. Aber ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich auf die Pen-Dragon Sachen kommen, die sind auch wunderbar in jedem anderen Fantasy-Setting einsetzbar. Richtig. Oder also ich, um dir da zu widersprechen, klar gibt es auch sehr spezielle Sachen, mit denen nicht unbedingt viele was anfangen können, aber A ist das in anderen Monaten ja auch so, dass manche ihr eigenes Setting bedienen. Richtig. Wo man genauso wenig sozusagen damit anfangen kann, also direkt im Spiel verwenden kann. Das heißt aber nicht, dass das prinzipiell uninteressant ist, oder sagen wir mal so, durch die Diskussion mit dir zum Beispiel bin ich doch darauf gestoßen, dass ja einige von den Sachen hier zum Beispiel für Unknown Mobile Suite daraus. Genau, das ist zum Beispiel interessanter gewesen aufgrund der Warhammer 40k-Geschichten. Ja. Als das von vornherein für mich so wäre. Kommt halt auch immer drauf an, was man gerade spielt, ne? Also habe ich irgendwas mit Western zu tun? Zack, schon werden 10 Hintergründe für Indianer natürlich spannend. Auch wenn ich Deadlands spiele oder so, kann ich daraus was bauen. Richtig. Wenn ich natürlich nur Fantasy gerade spiele oder Science Fiction, wird das natürlich dadurch nicht interessant. Ja, aber einige empfand ich als wirklich zu speziell. Ja gut, aber ein Karneval hat ja in dem Sinne nicht den Zwang, für alle was zu liefern, sondern richtig, für sich was zu schreiben erstmal. Richtig, und überhaupt mal was zu schreiben. Weil ganz oft ist es so, ich wollte noch dies schreiben, ich wollte noch das schreiben und dann sind 3 Monate um und ein halbes Jahr. Und da hat man es nie geschrieben und hat schon wieder 5 andere Sachen an der Hacke. Und hier hat man mal Fokus, Endtermin, ja, und entweder ich schreibe es dazu oder ich schreibe es nicht dazu. Genau. Oder ich schreibe dazu, was ich alles noch schreiben wollte. Das kommt später bei, ja, den Auflistungen. Also um das nochmal ganz kurz zu sagen, eine Sache, die auch sehr speziell sind, war ja zum Beispiel das Ahn-Setting. Ja. Das fand ich aber zum Beispiel grandios, weil da waren so tolle Ideen dabei, die ich unbedingt... Nein, die fand ich gar nicht so speziell. Die fand ich wirklich gut für andere Fantasy-Systeme einsetzbar. Ich oder bin ein Plus-1-Schwert. Ich bin ein Plus-1-Schwert, ist geil. Das ist, ja, ich habe am Wochenende Destiny Beginners gespielt, das ja die große Gabe kennt. Und da total begeistert gewesen, dass man die auch so wie ein Mighty Deeds of Arms bei DCC verwenden kann. Also ein Manöver sozusagen. Dass man da also quasi eine besonders epische Aktion macht. Und okay, das habe ich dann auch ständig genutzt. Also man hat ja begrenzt Punkte, also es gab dafür einen Pool, war nicht so, dass ich das jetzt nur gemacht hätte oder so. Und dann konntest du halt Skeletten, was weiß ich, dann hast du die nicht normal bekämpft, sondern in den Kopf genommen und an die Wand gedonnert und sowas. Oder auf den Rücken von irgendeinem Manticore gesprungen und ihn von die Dolche seitlich reingejagt. Richtig, und ihn selber mit seinem... Ah, ja, Giftstachelschwanz in den Kopf. Wir waren noch eine Gruppe von Orks, war auch sehr schön. Und dann gab es da den Orkstamm, wo von denen wir was wollten. Und, die wollten uns natürlich erstmal da gar nicht lagern lassen. Und dann Zweikampf! Noch bevor antworten konnte, hat er schon einen runtergehauen gehabt. Das war also. Orks wissen, wer die Schlägerei anfängt, beendet sie meistens auch. Richtig. Ja, und nachdem ich erfolgreich gewonnen hatte, haben die anderen Orks auch das gemacht, was ich wollte. Also, ich bin der Anführer, weil ich bin der Größte. Hat zumindest zeitweise funktioniert. Ja, also da hätte das Plus-1-Schwert auch super gepasst. Ja, auf jeden Fall so Sword und Sorcery, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Das könnte damit, glaube ich, gut funktionieren. Gut, vielleicht sollten wir mal mit den Beinträgen starten. Richtig. Fangen wir noch gleich an mit dem Pendragon-Block. Die 1W10-Dinge, die ein Einsiedler dem Ritter schenkt. Richtig. Fand ich eine sehr schöne Liste. Vor allem, weil die Gegenstände, die man bekommt, zum Beispiel irgendwie Öl, womit die Hufspuren vergehen, oder Öl, dass man irgendwie, oder ein Zaubertrank, den man trinkt, und dann kann man 2-3 Stunden super singen, um seinen Minnesang vorzutragen. Ja. Also es waren alles wirklich Gegenstände, die einem Ritter auf seiner Queste helfen. Ja, nee, genau, die waren sehr interessant auf Pendragon angepasst, auf jeden Fall. Ja. Haben sehr gut dazu gepasst. Und auf der anderen Seite funktionieren die halt auch in so märchenhaften Low-Fantasy-Dingern, also bei Warhammer wäre es jetzt unpassend, aber bei DSA... Also ich finde es, bei DSA ja, aber ich finde es bei Warhammer auch lustig, wenn die Gruppe Zwerge irgendwie so ein Trinkwasser bekommt, womit sie 3 Stunden ganz weiche Stimmen bekommen. Ja, genau, also manche Sachen kann man natürlich auch für Warhammer übernehmen. Ansonsten fand ich so manches passt auch wieder typisch für Sword and Sorcery rein, weil das so ein bisschen skurril ist dann im Fantasy dann. Ja. Das passt da dann wieder ganz gut in die Ecke. Also ich würde es auch locker für DCC oder sowas nehmen. Richtig. Ja, was mir ebenfalls gut gefallen hat und auch dort erschienen ist, sind 10 Dinge, die eine Schlacht entscheiden können. Richtig. Das waren wieder so 10 Kleinigkeiten, 10 Missionen, die man sozusagen machen könnte. Richtig. Und die so habe ich, so hab ich das auch gesehen. Genau. Weil es gibt ja, also offenbar gibt es ja im Pendragon so eine Art Schlachtensystem, wo es dann irgendwie 1, 2, 3 Würfe gibt und damit hat man die Schlacht abkariert. Und hier war es ja so drin, dass dann auch stand hier, wenn du das und das machst, dann kriegst du +1 auf den Wurf oder +3. Genau. Wenn man das weglässt, hat man es halt wirklich, es gibt viele Abenteuer, da gibt's, man weiß, dass in 3 Tagen findet die Schlacht statt. Ja. Und was kann ich vorher noch unternehmen, um halt zum Beispiel den Gegner zu schwächen? Gut, irgendjemanden heiraten, damit deren Armee eingreift, wird bei so einer Zwerg-Ork-Geschichte, weiß ich nicht, ob das könnte funktionieren, wenn es irgendeinen Clan gibt, der nicht mitmachen will. Ja. Aber da waren wirklich lustige Sachen. Oder dann vor allem, ich glaube, das war Punkt 9 oder 10, den Drachen der Provinz aufwecken, der dann zwar die gegnerische Armee vernichtet, aber auch irgendwie 1W10 Jahre noch durch die Lande marodiert. Wäre aber auch eine Idee. Ja, also ich fand es wirklich gut als Sammlung mit hier, was kann man machen, um vorher die Gegner zu schwächen oder sich selber Alliierte zu besorgen. Ja, hat mir auch gut gefallen. Genau, ich habe auch so ein bisschen an Red Hand of Doom gedacht, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, der D&D 3.5 Kampagne, wo du auch einen Kriegszug abwehren musst. Richtig, da könnte man auch einzelne Missionen sich nochmal rauspicken. Hast du mal erzählt. Jawohl, Spiel im Kopf liefert 10 Gangsterbosse für Star Wars. Ist ja das zu speziell gewesen? Nein. Ja, ist aber schon relativ Star Wars. Ja, aber meine Güte, das erste ist irgendwie so eine vernarbte Huttin, die da vor sich rumgammeln ist und deshalb irgendwie ihre schönsten Sklavinnen am meisten quält und zu Tode quält. Meine Güte, entferne Hutte aus dem Text und, keine Ahnung, setz Bretone ein. Ja. Also benutzbar für Warhammer 40k, benutzbar für Warhammer Fantasy. Ich denke auch. Also einfach, indem man die Rasse auswechselt, kann man es in jedes andere Setting setzen. So, du hast den Informationsbroker, du hast den Erpresserbösewicht, du hast den vernarbten Sklavenhändler. Ja, waren auf jeden Fall nette Ideen dabei, die man auch schnell transportieren kann, wenn man das möchte. Und dass man hat halt 10 verschiedene Gangsterbosse. Ja. Und nicht immer nur einen. Genau. Dann mal schnell was auf Faust, wenn man bisschen was anderes braucht. Richtig. Ja, dann haben wir noch aus dem Unknown Armies Block, dem Haus der Renunziation, 2 Artikel. Der erste war 1W10 Dinge, mit denen niemand rechnet. So, war dir das jetzt wenigstens zu speziell? Nee, das war einfach nur crazy shit. Also. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Genau, also für Unknown Armies super geeignet, oder wenn man, ja auch, ich kann es mir auch gut theoretisch auch für Kult, also für mysteriöse Sachen vorstellen. Ja, ja. Also 10 Dinge, die mit denen niemand rechnet, die fand ich noch so ein bisschen, das ging noch so. Das war nicht rechnet. Das war nur ein bisschen schräg, aber 10 Dinge, die man in einem seltsamen Spielzeugladen finden kann. Ja, das sind dann quasi, also das erste war, ging so ein bisschen in Richtung Vignetten, wenn ich eine mysteriöse Stimmung erzeugen will. Ja. Und das zweite waren dann eher so magische Gegenstände für Unknown Armies. Und die können natürlich total mächtig sein, haben aber auch meistens irgendwelche Nachteile oder so. Von harmlos bis broken sozusagen, würde man bei D&D sagen. Also ich fand es ein bisschen, ich fasse es mal unter dem Tag Lost-Scheiße zusammen. Ja, weil okay. Es passieren Mysteries, ohne dass es irgendeine Erklärung gibt, wieso das Mystery passiert oder wie man es aufhalten kann oder wieso es überhaupt passiert. Genau, das geht dann aber tatsächlich in Richtung, die Unknown Armies ja auch bietet. Also überhaupt zum System. Altes Spielzeug macht mir so schon Horror. Und jetzt, wenn ich weiß, hier, ich baue das Flugzeug zusammen und 3 Wochen später stürze ich ab und habe die Figur von dem Piloten in der Hand, die nirgendwo zu finden war. Wobei, es gab mal eine Folge, ich glaube, das war Pete und Pete, das war so eine Nickelodeon-Sendung. Und da sind immer Sachen verschwunden. Also die haben in, oder war das Erie, Indiana? Auf jeden Fall sind immer, der eine hatte so einen Modellbausatz, das waren 2 Brüder und da hat immer irgendein Teil gefehlt. Ja. Und dann sind irgendwie in der Stadt andauernd Gegenstände verschwunden und der eine hat sich dann selber klauen oder verschwinden lassen und ist dann bei dem Typen gelandet, der die kleinen Dinge verschwinden lässt. Und bei den Modellbausätzen macht das aber so, dass er die gleich in der Fabrik schon klaut. Zum Beispiel den Piloten oder die Pilotenkanzel. Daran war ich kurz erinnert. Aber das war auch so eine Art Twilight Zone für Kinder. Ja, also ist auf jeden Fall durchaus kreativ und für Unknown Armies, denke ich, durchaus geeignet, wenn man das in die Richtung treiben möchte. Das sind natürlich alles Sachen, mit denen man sich dann näher beschäftigen muss. Also man kann sicher sein, wenn ich einen davon einführe, wird das dazu führen, dass die Gruppe damit auch irgendwas macht oder der Spieler, der es hat. Ja. Also sprich, dass er das weiter erforschen will. Und das ist ja okay. Ja, genau. Dann haben wir wieder D6 Ideas mit Material zu den eigenen Settings. Unter anderem haben wir 10 Props für Sla Industries. Das sind 10 Söldner sozusagen. Richtig, die fand ich gut. Die könnte man auch gut so als Cypher-NSCs benutzen. Oder aber auch für Warhammer 40k einfach als 10 Kameraden. Ja. Genau, muss man ein bisschen gucken. Die sind ja alle durchaus auf Opposition getrimmt, sag ich mal, aber. Ja. Ja. Aber wenn du bei der Armee warst, dann weißt du, dass die schlimmsten Typen sind die Typen aus deiner Einheit. Ja, aber die sitzen ja schon an meinem Tisch, da muss ich doch nicht noch ein. Okay, und dann haben wir noch, das wird dich eventuell wieder interessiert haben, 10 Gründe, warum ich in diesem Krieg kämpfe für Unknown Mobile Suite. Ja, fand ich gut. Vor allem, man könnte die eben 10 genannten SSCs nehmen und denen quasi ihre Motivation auswürfeln. Ja, wobei, da waren einige sehr speziell. Also aber da waren, ich glaube, 4 oder 5 waren irgendwie dem Mitglied der Familie Porsche und deshalb waren sie im Krieg. Genau. Aber die anderen waren halt eigentlich ganz lustig. Ja, also kann man zumindest ein paar von verallgemeinern, das auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir noch einen Haufen Gastbeiträge bei mir gehabt von Waylander für Old Slayerhand, der sich als erstes hingesetzt hatte und 10 alternative Wild West Settings gebaut hat. Ja. Angeteased hat, sagen wir es mal so. Also Old Slayerhand ist ja quasi das Karl May Western Rollenspiel. Ja. Was ich vorher nicht ahnte, noch wusste, ist, dass Karl May auch sehr viel Mystery-Kram drin hat. Also da sind Hodaks oder Geister, Dämonen, tauchen da durchaus am Rande auf. Sind also dann in Old Slayerhand entsprechend auch mit Werten beschrieben. Ja, aber hier bei den alternativen Wild-West-Settings, da holt er ja nochmal richtig aus von irgendwelchen, dass in Kalifornien quasi Erdbeben sind und Weltentore aufgehen, wo Goblins und Orks rausströmen über Sezessionskrieg, Siebenjährige Krieg, North and South, und Cthulhu Wars. Lasseter. Lasseter, ja. Also allein als ich Punkt 6 der Agenten von Brigade 7 gelesen habe. Ach, das ist Lasseter. Das ist Lasseter. Ach, da bin ich nicht drauf gekommen, was das, ist, sein könnte. Ja, ist das klar. Ist irgendwie so eine Art FBI-Vorläufer. Und wenn Lasseter irgendwo hingeschickt wird, Leute erschießen und Frauen bumsen, macht er das im Auftrag der Brigade 7. Also am Anfang, ich glaube die ersten 100 Heftromane war Lasseter so ein mieser Typ mit Familie getötet, er einsamer Rächer und macht hier den Liam Neeson. Ja. Er schießt alle und bumst die Frauen und ungefähr Folge 100 hat dann die Regierung gesagt, komm Jungen. Du kannst das so gut, du machst das jetzt für uns. Richtig, dass du quasi auch von der Leserschaft her zu einer Art Heldenfigur wirst. Ich fand das sehr lustig, West Wars war ja auch dabei, also quasi die Adaption von Star Wars auf Wild West. Das hier überlesen? Ja, war glaube ich schon Punkt 3 oder 4, ich guck mal kurz. West Wars, Punkt 3, genau. Ich lese nur den letzten Satz vor. Verfolgt von den finsteren Handlangen des Ölprinzen jagt Lea Orango in einer Postkutsche nach Fort Laramie als Hüterin der erbeuteten Pläne, die ihre Leute retten und dem Gebiet die Freiheit wiedergeben könnte. So ein paar. Den habe ich ja übersprungen. Okay. Das Lustige ist, dass zu West Wars gibt es halt einen, der sich da hingesetzt hat und quasi Actionfiguren dazu gebastelt hat. Stimmt, die habe ich gesehen. Die waren genau. Ziemlich cool. Die hatte ich auch mal im Dungeon Slayers Forum vorgestellt und ich glaube, so hat es West Wars mit reingeschafft. Goblin Valley fand ich aber auch gut. Das war das mit dem Dimensionstor und ja. Die Elfen tun sich mit den Indianern zusammen. Die Zwerge ziehen in die Rocky Mountains Gold suchen und die Orks ziehen in die Städte. Jawohl. Pulverdampf und Kesseldampf für ein bisschen Ether-Western. Genau, in die Richtung will ich auf jeden Fall auch noch was bauen oder habe ich schon gebaut. Das werde ich wahrscheinlich innerhalb dieses Karnevals vorstellen. Ich habe nicht extra 12 Sachen gebaut für mein Setting und nicht 10. Okay. Ja, wird demnächst vorgestellt. Geht auf jeden Fall auch in Richtung Ether-Western und ich habe mir lange überlegt, ja, warum wie Zeppeline. Muss ja irgendwie einen Grund haben oder einen Sinn haben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Art Rocky Mountains eine Inselzunge versperren, also eine Halbinselregion versperren, die aber wiederum voll von Gold ist, dann lohnt sich das da ja nicht unbedingt Tunnel durchzubohren, sondern gleich mit dem Luftschiff drüber zu fliegen, weil man welche hat. Fand ich eine super Idee. Super Idee. Super Idee. Habe ich noch jedenfalls noch weiter ausgearbeitet. Kann ich natürlich nochmal anbringen, dass die machen vorhin, dass Lindsay Sterling da ihr bei YouTube ihr Video hat, wo sie irgendwie in Western Steampunk-Klamotten rumspringt. Ja, da flippe ich jetzt schon aus. Wenn ich da flippst du jetzt schon aus. Gucke ich mir nachher auch sofort an. Und dann hat sie noch 2 Dance-Viber dabei und der Bösewicht, der die Bank überfallen will, hat 2 Dance-Typen dabei. Dance-Battle. Ja, die machen ein Dance-Battle. Und ganz wichtig, dass überall Monokel oder halt so eine diese Messing-Schutzbrillen dabei sind. Ja, bin ich gespannt, ob das wirklich so viel Flair hat oder ja, mal sehen. Ich habe ja unter anderem Ether-Western gelesen von unter anderem Anja Bargus. Hat mir gut gefallen, waren 4 nette Geschichten. Zumal der Ether noch ein bisschen anders definiert ist. Unter anderem auch auf die Gefühle von Menschen reagiert. Ja, und demnächst kommt ja dann noch, was ich unbedingt lesen wollte, diese große Sammlung mit, weiß gar nicht, wie sie heißt, werde ich nochmal vorstellen, wenn ich wirklich reingelesen habe. Ja, da geht es auch um Western meets Steampunk. Okay. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, gab auch noch weiteres für Old Slayerhand. Wir haben unter anderem Hintergründe bekommen für die unterschiedlichen Völker, die man bei Old Slayer spielen kann, nämlich für Indianer, für Weiße oder politisch korrekt, weiße Siedler und für Halbblut-Indianer und Co. Genau, das waren auch für Chinesen und alternative Völker. Ja, die 10 Hintergründe für Indianer könnte ich auch für die Aue-Elfen bei DSA benutzen. Ja. Oder die Hintergründe für Halbbluts könnte ich fast auch für. Bei DSA gibt es ja. Ich hätte jetzt Halbelfen gesagt. Ja, Halbblut, da waren so 3-4 für Halbblut, dann ich meine 2-3 für Schwarze und dann noch 2-3 für Chinesen dabei. So etwa, meine ich. Das aufgeteilt. Ja, muss man mal gucken, ob es passt. Ja, also könnte auf jeden Fall klappen. Ja, aber allgemein, coole Sache. Ich habe für den Gratis-Rollenspieltag was gebastelt. Nämlich dachte ich, Old Slayhand hat ja auch das Siegerabenteuer des Winter OPC gestellt. Ja. Das habe ich auf die eine Seite gedruckt und auf die anderen Seite habe ich mir bei Leonard noch so eine kurze Zusammenfassung, was Old Slayhand wird. Und da habe ich mir noch 10 Hintergründe für Weiße und für Indianer genommen und die auf die andere Seite gepappt. Halbwegs ordentlich layoutet und quasi doppelseitig bedruckt beim Konvent des Löhnes hingelegt, am GAT-Tisch, am Eingang, Uhrwerk Verlag, was in die Hand gegeben. Ja. Gut, gut. Cooler Stoff, hoffe ich. Ja, eine Sache gab es noch, nämlich 10 Abenteuerplots für Karl-May-Abenteuer. Fand ich auch gut. Vor allem, weil die Quintessenz der meisten Karl-May-Abenteuer eingefangen wurde. Und zwar kein Karl-May-Abenteuer ohne Marterpfahl. Wo irgendjemand gefesselt und gemartert wird. Und dann noch ganz wichtig, Großindustrielle. Und der dritte Punkt, der Bösewicht, brauchen einen Namen wie ein 70er-Jahre-Volkswagen. Also so wie hier Mario Adolf damals Santana gespielt hat. Hätte ich da keine Probleme, auch ein Oberbösewicht Scirocco rumlaufen zu lassen, oder? Jawohl. Ich bin ja persönlich Sabata-Fan, aber das ist, glaube ich, kein Volkswagen. Also so wie die Frauen von James Bond immer ganz seltsame Namen haben, haben auch die Western-Bösewichter bei Karl May immer einen ganz schönen Special-Namen. Jawohl. Es gibt ja von ihm auch ein Abenteuer, die Herren von Greifenklau. Hey. Das muss ich auch mal, glaube ich, mir angucken. Tu das. Ja, dann Darin von Goblin Blau baut sein Arn-Setting aus mit 10 Hintergründen für Diebe und Spezialisten. Schön. Also es gibt ja ganz oft so den Typen, der in jedem Rollenspielsystem den Dieb spielt. Ja. Und Dieb ist ja nicht gleich Dieb. Und hier kann ich einfach mal rangehen und sagen, so, was bin ich? Verarmter Landadel? Bin ich ein Einbrecher? Bin ich ein Schlosser? Bin ich ein Feinschmied? Bin ich ein Casanova? Ja. Also in einigen Rollenspielsystemen wird das nochmal unterteilt mit hier, pass auf, du bist jetzt hier irgendwie Scharlatan oder sowas. Also du bist kein Dieb, sondern du bist Scharlatan. Du gibst halt immer irgendwas nur vor oder bei DSA gibt es noch den Streuner anstatt jetzt den klassischen Dieb. Ja. Aber hier kann ich sagen, so, ich habe ein Setting, da habe ich einen Dieb und hier konnte ich noch reingucken, was genau bin ich denn? Richtig, genau. Und der Spezialist wurde ja schon erwähnt. Das ist ja quasi die andere, bei D&D Classic sozusagen die andere Ausrichtung des Diebes und da geht dann der Block Zauberpferde nochmal drauf ein. Bei Lamentation of the Flame Princess wird es ja vom System auch noch, sag ich mal, deutlicher, die Funktion des Spezialisten. Und er baut dann nochmal 10 Hintergründe für Spezialisten. Joa. Also auch quasi für die Diebesklasse, die aber selber keine Diebe sind. Also zum Beispiel auch Handwerker oder sowas. Richtig. Ja, also für Lamentation of the Flame Princess ist auf jeden Fall auch nett. Und alles, was so in Oldschool-Richtung geht, wo man sowas kennt, auf jeden Fall cool. Ja, genau. Ach ja, Zauberferne greift noch einen weiteren Artikel auf, nämlich von mir den Trank-Nebenwirkungsartikel und bietet die Wirkung schlecht gewordener Tränke. Ja, so finde ich mal so patzermäßig kann man immer was gebrauchen. Ja, es ist, ich fand's gut. Vor allem die meisten Patzer sind jetzt nicht so, hier du wirst krank, hast 3 Tage Bauchschmerzen und fällst um. Das wäre zu echt. Sondern halt ja. So Sachen wie, du kannst durch Leute durchgucken oder Leute können durch dich durchgucken oder du guckst in die Vergangenheit. Oder es passieren halt wirklich crazy Sachen, weil wenn ich einen Trank habe, den trinke ich und dann bin ich 3-mal so stark, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das liegende Nebenwirkung hat, dass die dann genauso bekloppt ist. Ja. Ja, ist auf jeden Fall nett, genau. Also bei Lamentation of the Flame Princess, die Geschichte mit dem dich greifen die Hunde an, Trank, brauche ich ja nicht wiederholen, aber genau in die Kategorie passt es halt auch rein. Ja. Jawohl, du hast auch was gebaut, nämlich du hast Vignetten gebaut für Warhammer 40k. Ja. Insgesamt 30 Stück. Und zwar, nein, eigentlich hast du 29 gebaut. Ich habe nicht auch eine gebaut. Ich dachte, das waren 28. Hast du nicht 2 gebaut? Ich glaube, ich habe nur eine gebaut. Okay. Also auf jeden Fall hast du quasi fürs Lagerleben 10 Stück und dann nochmal 10 zusammenbekommen. Und richtig. Für den Einsatz oder Marsch durchs feines Land auch nochmal 10. Richtig. Jawohl, dich wird freuen. Ich liefere diesen Monat noch mehr Stoff für dich. Dürfte locker über 10 werden. Ich habe nämlich The Pacific geguckt. Ja. Die Serie finde ich deutlich schlechter als Band of Brothers. Aber vignettenmäßig hat sie relativ viel geliefert, fand ich. Ja, weil sie halt, ich sag mal, mehr die ruhigen Momente auskostet. Ja. Ich habe neulich mal wieder einen Ausschnitt aus Band of Brothers gesehen, wo der Gegenangriff bei Caen kommt, wo die Deutschen halt mit den Panzern angerollt kommen und die haben da irgendwie nur eine einzige Bazooka, die auch irgendwie nicht wirklich was ausrichtet. Und das geht ja in wirklich fast in jeder Folge hin und her. Ja. Und The Pacific war da deutlich langsamer. Ja, wenn es da hin und her geht, wird meistens das Licht ausgemacht. Das nervt dann auch irgendwann so. Ja, der Sound ist schön, aber ich sehe nichts. Das mag realistisch sein, aber... Ja, es ist durchaus realistisch. Es ist immer schön, wenn dann am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, überall liegen Tote. Und vor allem die Marines laufen da noch mit irgendwelchen Repetierkarabinern rum, weil die ganzen schicken Knarren bei der Army sind. Mhm. Stimmt. Also ja, zu den Vignetten, die ich gebaut habe. Ja. Ein Teil kommt aus Büchern, ein Teil kommt aus irgendwelchen Filmen und ein, zwei sind aber real existierende Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg, die mir erzählt wurden. Hm. Von Großeltern so, die ja. Richtung, oder? Mhm. Ja. Okay. Ja, also ich habe dann beim Gucken sind mir auch noch so ein paar Sachen so nebenbei eingefallen, was eigentlich auch ganz interessant wäre. Sprich, hat auch zum Fabulieren angeregt. Von daher... Jo. Also einige sind kurz, andere sind ein bisschen länger, andere könnte man auch wirklich für irgendwie ein Plot-Anspiel oder so benutzen. Ja, ich würde auch sagen, manche sind auch wirklich typisch Warhammer, andere sind quasi relativ universell, könnte auch ein Krieg, könnte auch Zweiter Weltkrieg sein oder sonst was, was ja. man gerade spielt. Muss man halt gucken. Ja, also genau, sind auf jeden Fall auch schöne Beispiele für diesen Monat, habe ich auch verlinkt dazu, damit man nochmal einfach reingucken kann. Ja, was haben wir noch? Claudine spielt 10 Dinge, die Gegenspieler sexy machen. Ja, gute Auflistung. Geht. Kannst du sie auch gebrauchen? Ja, ich habe ein Gegenbeispiel. Und zwar in einem späteren Orhammer-Abenteuer habe ich einen zwergischen Kultistenbösewicht, der auch viele der Eigenschaften aufgewiesen hat, die hier ihn sexy machen. Okay. Und in dem Moment, als er dem gefangenen Thorgrim all seine bösen Pläne enthüllen würden, hat der gute Thorgrim einfach nur seine Mutter beleidigt. Ja. Ja, so kann sich das auch auflösen. Richtig, stimmt. Ich glaube, während Thorgrim gefesselt war und seine Hand teilweise mit Edelmetall verarbeitet wurde, hat er noch die Sexualgewohnheiten der Mutter des Hauptbösewichts beschrieben. War gut. Ja, finde ich auch. Nein, es ist so, der Hauptbösewicht ist ja der, wo, ich sag mal, der Spielleiter das meiste reinsteckt. Schlecht sind halt Hauptbösewichter, wie irgendwie da ist der Anführer von den Orks, den man dann nur genau sieht, wenn man sich ins Lager bis zu ihm vorgekämpft hat. So in seinen 3 Sekunden kann er kaum was mehr machen, als ich mache euch tot zu brüllen. Ihr habt meine Pläne durchkreuzt. Interessant sind halt die Hauptbösewichter, die quasi schon die ganze Zeit parallel herlaufen, die aber unantastbar sind. Also der Klassiker ist bei Harry Potter Professor Snape. Der ist ja ab Szene 1 dabei und er nervt auch die ganze Zeit. Und es geht auch hin und her. Aber Harry Potter kann nicht hingehen und sagen, ich erschieße den jetzt, weil der ist böse. Oder merken, Rollenspielgruppen machen sowas aber. Ja, Rollenspielgruppen locken ihn gleich am Anfang in einen Hinterhalt. Ja. Wobei Harry Potter aus der Physikerversion will ihn gleich recht am Anfang ausschalten. Also ich bin erst bei Kapitel 8, glaube ich. Muss aber wieder weiter ausdrucken. Nein, es ist auch ein... es kommt dann... Also wir sprechen über die Fanfiction, Harry Potter und die Methodik des rationellen Denkens. Ja. Und Harry Potter lernt dann eine ganz wichtige Lektion, zwar von seinem neuen Lieblingslehrer Professor Quirrell. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Mhm. Oder Kampfmagie, wie er es selber nennt. Harry Potters absoluter Lieblingsprofessor. Auf jeden Fall es ist halt die Anfangsszene, wo Harry Potter Snape kennenlernt und der macht ihn gleich runter mit hier, hörst du mir nicht runter zu? Und Harry Potter sagt, hier, findest du ganz toll, wenn du mir Fragen stellst, von denen du weißt, dass ich die Antwort nicht kenne und dadurch siehst du ganz toll aus. Und die Situation eskaliert immer mehr, bis er dann alles dran setzt und danach auch vom Schulleiter ist und quasi Snapes Entlassung fordert, bis dann irgendwann später Professor Quirrell mir sagt, dass Harry Potter nicht verlieren kann. Weil er hat die Szene so weit eskalieren lassen, um ja nicht zu verlieren. Mhm. Und das erlebt man bei Rollenspielern ganz oft, wenn da irgendwie jetzt jemand kommt oder die Stadtwache kommt, um sie gefangen zu nehmen. und die wollen das partout nicht mit sich machen lassen, dann lassen die das immer weiter eskalieren. Ja. Die ziehen ihre Waffen, die fangen an, die Stadtwache tot zu schlagen, da kommt Verstärkung, da schlagen sie die auch tot. Die wollen, es gibt Rollenspieler, die können nicht verlieren und die lassen die Situation immer weiter eskalieren. Ist richtig, wobei man dazu sagen muss, dass ja zum Beispiel jetzt das Gefangennehmen, also ich erinnere mich da an jemanden, an eine lange Diskussion auf einer Party, der hat halt, war total beleidigt, dass sein Shadowrun-Abenteuer nicht funktionierte. Ja. Das beginnt damit, dass die Spielercharaktere einen Auftrag gekriegt haben und bei diesem Auftrag gefangen genommen wurden. Das war sein Abenteuerplot. Richtig. Aber die wurden sich nicht gefangen nehmen lassen. Nee. Das ist aber auch völlig klar, weil sie haben ja gerade den Auftrag gekriegt, irgendwas zu erledigen. Und natürlich denke ich da dann nicht an Aufgabe. Also ich habe es nicht gespielt, aber die Sache ist ja schon die, oder wenn die Situation muss meiner Meinung nach auch ergebnisoffen sein, dass immer auch möglich ist, dass man da gewinnen kann, wenn man sich klug genug anstellt oder halt im Fall der Stadtwachen wäre es natürlich nicht gut, das eskalieren zu lassen, aber halt versuchen zu entkommen, indem man andere mit reinzieht oder was auch immer. Richtig. Dass das auch möglich sein muss, weil sonst ist die Situation ja auch wenig spannend. Auf jeden Fall kommen wir zurück. 10 Dinge, die den Gegenspieler sexy machen. Ja. Also der Bösewicht muss quasi schon die ganze Zeit immer wieder mit der Gruppe interagieren können, ohne dass sie direkt gegen ihn vorgehen kann. Ja, oder zumindest ein, zweimal irgendwo auftauchen, wo man mit ihm sprechen kann. Sonst hilft das ja nicht, dass das so ein toller Typ ist und der spielt Fagott und der hat einen tollen Weltuntergangsplan. Das ist zum Beispiel gerade der Reiz, was ich vorhin erzählt habe mit der Unvermeidbarkeitsfestung. Da wurde sie halt die Kommandantin, die Fürstkommandantin, hat sie da schon zweimal eingeladen, um ihnen zu erlauben, diese Smaragdspitze zu erkunden. Ja. Hab mir dann auch die Mühe gemacht, ein Kärtchen nochmal vorne reingehängt, schwarze Handschuhe angezogen, aufgestanden. Und weil eben haben sie noch nicht die Mittel sozusagen gegen sie vorzugehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass im Verlauf dieses Abenteuers sie irgendwann auf die Idee kommen werden, diese Feste auch von den Höllenrittern zu befreien oder ähnliches. Ich habe noch so ein paar Vignetten so in die Richtung, zum Beispiel ein Junge verteilt Handzettel und bittet um Hilfe und dass doch jemand was machen muss gegen diese furchtbaren Höllenritter und so, also sprich, ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt, aber genau das ist natürlich so eine Situation. Und beim ersten Mal zum Beispiel wollten sie unbedingt mit jemand sprechen und haben die Fürstkommandantin gefragt, ob sie das nicht möglich machen könnte. Was soll ich sagen? Sie hat es zum zweiten Mal möglich gemacht, aber natürlich mit ihren Methoden. Also er ist jetzt eingekerkert. Die werden sich beim zweiten Mal, glaube ich, ganz genau überlegen, welche Namen sie dann nennen. Oder beim dritten Mal dann. Ja, also ist alles sicher, alle sind eingesperrt. Richtig. Naja, jedenfalls kann sie jetzt die Informationen aus ihm herausholen, die sie braucht. Oder auch die Gruppe braucht. Also das ist jedenfalls noch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also genau, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man das halt, wo ich das aktiv nutze. Ja, okay. Gut, dann nächstes Thema. Ja. Nerd-Gedanken ergänzt um 10 spannende Sextypen aus Massive Multiplayer Online Rollenspiel. Kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich habe damals anderthalb Jahre Warhammer Online gespielt und da haben wir Sachen gemacht und nicht uns gegenseitig vollgelabert, wie wir uns bumsen. Wahrscheinlich gibt's da... Ja, ich spiele schon wenig Computerspiele. Ich glaube, in den letzten Jahren eins. Und ich spiele keine Moropolix. Also, die meisten Spiele, also die meisten MMOs, wenn man einfach nur das Spiel spielt, dann sind sie langweilig. Du brauchst andere Leute, mit denen du dich regelmäßig triffst, mit denen du dich unterhältst, mit denen du quasi überhaupt irgendetwas gemeinsam verbindest. Ja. Und wenn du dann noch ein Rollenspiel... Deswegen spiele ich Rollenspiele. Richtig. Und wenn du dann deshalb das normale Rumlaufen und die ganze Zeit unterhalten sich Leute, was sie jetzt machen oder ob sie was kaufen oder dies und das, das war mir auch zu langweilig, deshalb wollte ich eigentlich auch immer auf einem Rollenspielserver sein. Ja. Dass das alles auch so ein bisschen in-Character ist. So, und sie beschreibt jetzt halt die Typen, die sich da auch durchaus treffen, um sich quasi gegenseitig... Früher gab es dafür einfach Chaträume. Gegenseitig voll zu quatschen. Es geht um erotisches Rollenspiel. Aber sie teilt jetzt halt die Leute in verschiedene Typen ein. mehr oder weniger spaßig, weil quasi auch man bestimmte Typen dann wiedererkennt aus seiner Vergangenheit. Die Klischee-Lesbe oder die Feuchtgebiete-Frau, die alles Mögliche macht, oder die Dauerempörte, die sagt, wie könnt ihr alle hier ERP machen, aber sobald sie alleine ist oder mit dem anderen Charakter eingeloggt ist. ERP. Schön, dass man noch neue Sachen lernt. Aber stimmt, das hatte ich auch im Artikel gelesen. Es war auch ein Typ dabei, irgendwie, der lauter fiese Sachen kann, wo dann andere Leute erstmal googeln müssen und rausfinden. Das hatte ich neulich auf der Arbeit, als ich mal einfach so den Begriff Gagball in den Raum geworfen habe. Okay. Und die dann erstmal rausgefunden haben, das ist bei Pulp Fiction, dieser kleine rote Tischtennisball, der mit seiner Maske ins Gesicht gehalten wird. Ich habe ja Code 37 neulich geguckt, belgische Krimiserie um eine Sitteneinheit. Da habe ich auch interessante neue Sachen gelernt. Also, ja. Alles, was man sich vorstellen kann. Ja, obwohl es war schon eine ab 16 Serie, aber so an Begriffen, die da vorkamen, habe ich mir so gedacht, hui, interessant. Gut. Wobei Nerdgedanken hatte mehrfach solche Geschichten. Ja. So, ja, nächste Kandidat. Bombshell liefert 10 Dinge, die man im Magen eines Monsters finden kann. Genau, Bombshell hatte im Übrigen die Idee zu dem 10-Dinge-Karneval. Idee auf jeden Fall großartig zum 10-Dinge-Karneval. 10 Dinge, die man im Magen eines Monsters finden kann, finde ich auch extrem wichtig. Weil was lernt man in Oldschool-Rollenspielen? Schneide Monster auf. Also eigentlich, man kann das auch zusammenfassen mit, es gibt ein Ding im Magen des Monsters, und zwar den Plothook fürs nächste Abenteuer. Zum Beispiel. Also die Hälfte von den Dingen, die er aufgezählt hat, hätte man gut als Plothooks benutzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also jedenfalls, was man immer lernt bei Oldschool-Rollenspielen, wenn am Eingang irgendwie Schutt liegt, durchsuchen, ist immer ein Ring drin oder Edelsteine. Und in Monstermägen ist immer eine gute Quelle für Schätze, weil wo sollen sie sonst verstecken? Richtig. Im Pupu. Ja, kann man auch durchsuchen. Alles durchsuchen. So, dann haben wir noch 10 Charaktere, die ich gerne spielen möchte bei Neue Abenteuer. Ja. Das war natürlich so eine Geschichte, wo ich dir recht geben würde, dass sie relativ speziell war. Auf der anderen Seite lese ich immer gerne gute Charakterkonzepte, und die waren ja in ihrem Kern, sind das ja letztlich Charakterkonzepte. Also ich habe den Kern des Artikels verstanden. Ja. Und zwar will der Bursche eigentlich mal wieder spielen. Da hast du völlig recht, weil er leidet relativ viel. Stimmt. Also er krankt an der Krankheit, an dem Leiden vieler Spielleiter, dass sie wahnsinnig viel leiden, aber kaum selber spielen. Ja. Und ich bin davon fast geheilt, weil ich habe gemerkt, sobald ich dann selber spiele, kann ich A, nur eine einzige Rolle spielen, und B, bin ich die ganze Zeit dran. Und als Spielleiter kann ich mir ja schon ungefähr vorstellen, wie wird die Szenerie sein, was werden die machen. Gut, sie werden sich nicht gefangen nehmen lassen, und ich kann 3 Szenen streichen, die ich mir vorgestellt habe. Aber man kann schon, man kann die Fantasie, finde ich, sehr viel mehr einsetzen, weil man ja auch die Macht über die Szene hat und über das ganze System. Deshalb, ich glaube, wenn er dann irgendwann doch mal wieder spielen wird. Wir kommen ja nachher noch zu deinem Lieblingsartikel, dann kann ich noch was zu Macht des Systems sagen. Macht über System. Von wegen, Leute. Naja, auf jeden Fall, man hat mehr Ausgestattung. Man kann sich mehr ausleben, ja, ich merke das schon. Ja, und das kannst du als Spieler halt weniger. Und deshalb, natürlich lese ich seinen Wunsch heraus, mehr Zeit als Spieler zu verbringen. Ja. Natürlich hat er dafür wenig Zeit oder zu viele Runden. Muss ich gleich mal so direkt fragen, setzt du denn als Spielleiter eigene Wünsche um, oder? Ja. Okay. Also ich agiere nach der Spielleiter-Philosophie, der Spielleiter hat nichts zu wollen. Also ich weiß, es gibt eine bestimmte Szene, die ich gerne anspielen würde. Ja. Natürlich weiß ich nicht, wie sie ausgeht. Ja. Ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen. Ich weiß am Anfang, als ich die ganzen Warhammer-Abenteuer gelesen habe, dachte ich, ach hier, das wäre das optimale Ausgang. Ich möchte, dass meine Gruppe das so macht. Hier wäre das der optimale Ausgang. Dann trafst du auf die erste Spielergruppe wahrscheinlich. Ja, ich traf auf die erste Spielergruppe, und die wollten sich nicht mal irgendwie zu einem Termin bitten lassen und wollten schon gleich alle erschießen. Gut, die waren ein bisschen extrem. Gut, anderes Thema, waren frisch Rollenspieler, aber egal. Man darf ja sich vorstellen, wie die Szenerie läuft und was so verschiedene Leute sagen, aber man darf sich nicht festlegen, was am Ende passieren kann. Weil man sowieso, man wird nur enttäuscht. Ja, also beim zweiten Teil würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Beim, also ich habe gemerkt, ich habe früher viel gespielleitert, zu Anfang meiner Karriere, und gemerkt, dass, oder ich hatte aber nie so richtig Spaß bei, weil ich hatte immer das Gefühl, dass ich ja einerseits im gewissen Sinne Dienstleister an die Spieler bin und auf der anderen Seite aber auch dieses Abenteuer von mir natürlich will, dass das und das und das passiert. Richtig. Also muss ich die Spieler dazu bringen, das und das und das zu tun. Fehler. Richtig. Und seit ich da völlig offen rangehe und bereit bin, quasi das völlig offen zu sehen, was denn so als nächstes passiert, und wenn es halt nicht im Buch steht, muss es halt improvisiert werden. Seitdem macht mir Spielleiten auch wieder sehr viel Spaß. Gut. Ja, und dabei hilft der Spieler, hat nichts zu, der Spieler hat nichts zu wollen, nämlich letztlich sind die Spieler die eingebende Größe. Man guckt dann, was mit dem System, das System Abenteuer sozusagen daraus macht, wie die Bedingungen sozusagen aktuell gerade sind, und guckt man, was ist der Output daraus, um das mal als technisches In-Out-System zu sehen. Ja, korrekt. Was ich aber bei mir sehe, ist so, ich habe jetzt ein Abenteuer, die Leute müssen von A nach B gehen und ich kann irgendwie unterwegs drei verschiedene, oder ich habe 12 verschiedene Möglichkeiten, die ich auswürfeln kann, was passiert. Ja. Dann denke ich mir auch, was soll ich jetzt hier würfeln? Ich finde die Szene cool und die Szene, und da könnte ich mir das und das vorstellen. Und dann nehme ich mir halt dann drei Punkte davon, wo dann auch Warhammer-mäßig halt entweder sie brauchen eine Stunde, drei Stunden, oder wenn sie es alles verkacken, 9 Stunden. Ja. Das sind halt die drei Szenen, die kommen. Und die können sie gut oder schlecht abschließen. Ja. Also, wir hatten ja aufgenommen, dass das Orhammer-Abenteuer, wo es halt nach einer tickenden Zeituhr ging. Und ich euch dann auch immer klar gemacht habe, so, passt mal auf, ihr habt schon ganz schön viel Zeit verbraucht. Ich werde euch jetzt nicht davon abhalten, irgendwas zu tun. War das das Detektiv-Abenteuer? Nein. Ich überlege gerade, welche war es. Nein, Warhammer 40k. Ach so, ja. 11th Hour. Ja, hier Kameraden mitnehmen und sowas. Pff. Unglaublich. Glaubt auch keiner, dass ich das gemacht habe. Ja, nö. Richtig. Ja, nee, ich bin da doch eher ein Fan von Auswürfeln. Also irgendwer schrieb ja, ist doch total langweilig, wenn du zufällig dreimal hintereinander Orks würfelst, ist das auch total doof. Aber auf der anderen Seite finde ich, das kann aber auch total interessant sein, weil wenn ich dreimal hintereinander Orks würfle, heißt das ja offensichtlich, irgendwie ein Orkstamm ist in der Nähe oder irgendwas geht da vor. Und genau daraus dann wieder was zu machen, finde ich dann sau interessant. Gut, also 10 Charaktere, die er gerne spielen möchte. Wir gleiten aber auch so ganz leicht ab immer. Ja. Von Gut. Ja, Nerdig by Nature haben wir mit Pen and Paper Advanced. Ja, eine wunderbare Artikel. Ja, auf jeden Fall. Er hatte auch das Thema quasi für das Aufs Auge Karneval ja. gesetzt. Insofern ja. Gab Sachen, die mich auch interessieren, wie Battlemaps. Gab natürlich auch den Einsatz von Smartphones und ähnlichem. Also ich habe ihn erstmal nur überflogen, ja. Aber schon mal die Idee des Gamer-Whiteboards fand ich ganz interessant. Das habe ich übrigens zu Hause. Hat das ein Hexfeld oder muss er sich jetzt mal wieder aufmachen? Das kann man einspannen. Das kann man einspannen? Ja, du hast quasi eine Schutzfolie oben drüber, dann spannst du zum Beispiel das Hexfeld ein, darüber die und Schutzfolie. Und wenn wir spielen, dann nimmst du diese abgeranzte... Ja, das Hexfeld ist kleiner als... Das ist zu klein für die Figuren. Ich muss mal gucken, es gibt eine große Acrylfläche, PVC... Das heißt, die ist abgeranzt. Die ist A neu und B auf dem Kommando des Leones erst als Not-Battlemap zu Einsatz gekommen. Da sind lauter Löcher drin. Wie Löcher? Na, da, wo man die aufklappt... Das sind so Zwischenlöcher. Das sind Minen. Ja gut, das sind halt die Nachteile. Ich habe auch die andere wieder gefunden, die ist eigentlich die ganze Zeit in meinem Kofferraum gewesen. Sehr gut. Also ich habe auch neulich den Tipp gelesen, dass man für diese Battlemaps zum Abwischen halt nicht irgendwie Whiteboard-Marker benutzen soll, sondern diese ganz normalen Tageslichtprojektor-Stifte, diese Folienmarker, die wasserlöslich sind. Ja, die verwischen noch eher, ja. Also die sind besser später auch ganz spät wieder loszukriegen, ja. Einfach mit Wasser. Ja, es kommt halt darauf an, was du machst. Wenn du halt Battlemaps hast, da geht fast alles wieder von runter. Wenn du halt diese Vinylmaps hast, ja. Das ist, da geht manches nicht so leicht runter. Gut. Und allein schon, wenn du da einen roten Stift benutzt, hinterlässt er immer eine Spur, wenn du ihn sofort wieder abwischst. Okay. Deswegen benutze ich da keinen roten Stift. Gut, auf jeden Fall, seine Ideen sind halt Sachen wie hier benutzen eine Battlemap oder wenn du ein paar Tabletopper dabei hast, ist auch gut. Deshalb bei der 40k-Runde bin ich halt wirklich froh, dass der Finder dabei ist. Weil der hat zu Hause einen gigantischen Fundus an Warhammer 40k-Figuren. Und Ruin. Und Ruin und Gelände. Und der hat da noch ganze Land... also wir hätten auch noch durch die halbe zerbombte Stadt laufen können. Ja. Die hätten wir auch aufgebaut gekriegt. Richtig so... Kommt noch. Ja, was haben wir noch? Fallschaden schließt sich quasi Tarid an und bietet 10 Details zur Kampagnenwelt Metir. Geil. Schwierig auszusprechen. Ich weiß nicht, wer das TH einsetzen will, aber fand ich auch sehr gut. Ist auch schon wieder wunderbar Sword and Sorcery, aber gleichzeitig der Schuss Wirtness ist da drin. Also ich habe mir dazu geschrieben, ich kann es überall benutzen. Ich kann es für Star Trek benutzen, Star Wars, 40k. Also einfach alles, was mit dem Planeten zu tun hat. Ja, aber für Fantasy und Sword und Sorcery ist das noch am aller schönsten. Also, du hast einen Planeten, also wenn du die Sonne eines Sonnensystems hast und du ziehst eine gerade Linie zum Planeten und auf dieser Linie dreht sich quasi der Planet. So wie so ein Plastikaufsetzer auf so einer Speiche. Ja. Das heißt, die obere Seite ist immer der Sonne zugewandt und die untere Seite ist immer eine Schattenseite. Genau. So ein bisschen ähnlich wie dieser Gefängnis-Russenplanet bei Riddick. Ja, Dämmerungszone irgendwie nennt sich das. Richtig, und halt in dieser Dämmerungszone, da ist halt irgendwie der bewohnbare Bereich. Und das kann ich... ja, gut, das ist ja nur eine der Ideen. Oder die Basisidee. Das ist dann halt quasi ein einziges interstellares Imperium gab, das als Gefängniskolonie benutzt hat. Davon sind noch Überbleibsel auf dieser Welt. Und die kannst du dann halt entdecken. Und da gibt es halt noch was, was ich, Funkmasten oder sowas. Die Bedeutung ist aber gar nicht mehr bekannt. Das ja. Oder halt diese zentrale KI, die es noch gibt. Ja. Das sind halt schöne Sachen für... Es geht so ein bisschen in Richtung Numenera. Wo ja auch quasi schon neun Zivilisationen auf dem Planeten waren und die magischen Gegenstände in Wahrheit nur hochtechnisierte Sachen sind. Also der Stärketrank ist kein Stärketrank, sondern quasi nur eine Kraftspritze, sag ich mal, oder sowas. Ja. Ja, also ich fand es durchaus auch verwendbar für andere Cypher-Systeme. Aber was heißt ja andere Cypher-Systeme? Das ist ja erstmal Fantasy. Also. Ich habe einen Planeten. Und wenn ich den Planet des Monats habe, wo die Gruppe hinfliegt? Ja, du darfst auch gar nicht hinfliegen. Ich finde, da muss man durch einen Da muss man drauf geboren ein Weltenportal von Ahn quasi. Wenn du da hinkommst, einmal einen Tag Urlaub auf Ahn hast, dann kommst du nach Metir. Richtig. Dann sind wir uns einig. Ja. Achso, genau. Tarin liefert noch 10 Hintergründe für Kleriker. Ja. Dann haben wir nochmal Bruder Grimm, der irgendwie am Ende kam nochmal eine ganze Menge zusammen. Fangen wir mal an mit den 10 Göttern für jedes Fantasy-Pantheon. Ja. Oder jedes Fantasy-Pantheon braucht, genau, weil das war mal so ein anderer Artikel, weil es ja quasi sozusagen die Basics sind, die man in jedem Pantheon ja, findet. Ja, ich konnte fast das System nehmen und konnte zu allen 10 Punkten den Gott aus dem System aufzählen. Richtig. Genau. Ja, andere haben sich da halt irgendwelche verrückten Götter gewünscht oder so. Das gibt's ja auch mit zum Beispiel den Petit Gods. Also quasi die Götter sind so klein oder haben so spezielle Bereiche, dass sie wahrscheinlich, dass nur sie und 3 Gläubige gibt. Naffel. Sowas. Den Gott des Blood Bowls. Naja, der hat ja mit dir einen großen Anhänger wahrscheinlich. Ja, jetzt erst wieder auf dem letzten Turnier habe ich zwischendurch Naffels Licht gesehen. Und Naffel ist die 1 und die 6. Jawohl. Ja, also Petit Gods, jedenfalls, da gibt es auch so, was ich nicht, 50 oder 100 Götter mit total skurrilen Sachen, also sehr schön für Sword and Sorcery-Kram. Ja. Oder Oldschool-Kram. Ja, das war so ein bisschen der Artikel außer der Reihe. Der andere, der dann wieder genau in die Richtung ging, waren die 10 Kampfmönch-Schulen, mit denen man wunderbar die anderen Sachen ergänzen kann. Also kann man zum Beispiel wunderbar für Pathfinder gebrauchen. Ich mache mir Mönch, gucke, habe keine Idee für den Hintergrund, würfel einmal, habe dann meinen Orden. Richtig. Und kann das weiter ausarbeiten. Ja, die Six Ideas findet daran sozusagen Gefallen und hat 10 Magiergilden gebastelt. Genau, und dann noch die Version mit Regeln für Dungeon Slayers. Ja, die habe ich gebastelt. Ach so. Genau, weil ich fand die Magiergilden so gut, dass ich so irgendwie noch an dem Tag, wo ich das gelesen hatte, sofort Bock hatte, ja, ich brauche Regeln dafür. Da habe ich das gleich mal aufgekranscht für Dungeon Slayers. Genau, und ich habe auch schon mittlerweile angefragt. Wir werden das nutzen für einen Dungeon Slayers Artikel, eventuell für die Slay Nummer 4, wo das Thema ja unter anderem Magie sein könnte. Und dann brauche ich noch jemanden, der das noch verflufft und quasi die Magiergilden auf Kaira ansiedelt. Dann wäre der Artikel wunderbar vollständig. Genau, bei den Nachtzüglern gibt es ja noch 10 dunkle Magiergilden. Vielleicht verkransche ich die dann auch noch. Mhm. Wir werden sehen. Ach ja, dann nochmal von Bruder Grimm. Endzeit-Szenarios ohne Zombies. Ja. Klammer auf, aber mit Hinweisen, wie man Zombies einbauen kann. Ja, das fand ich wieder sehr schön. Also mal quasi, FFG macht es ja quasi gerade vor mit diesen 5 Sourcebooks für Endzeit-Sachen. Richtig. Ich glaube, in jedem Sourcebook sind wiederum 5 oder mehr Szenarien drin. Also wir haben hier genau die Arachnokalypse, also von Spinnen überrannt. Alien Armageddon, Ragnarök tritt ein. Pflanzen, Drachen, also alles dabei. Chronokalypse, genau, das Gefüge der Zeit gerät auseinander. Bei Chronokalypse, also nicht ganz deckungsgleich, aber es gibt von 1985 diesen neuseeländischen Science-Fiction-Film Quiet Earth. The Quiet Earth? Ja, der ist doch, ja. Also er wacht halt, also Typ wacht auf, keiner mehr da, alle Leute wie vom Erdboden verschluckt. Dann wird er, irgendwann denkt er, er ist Gott. Dann kriegt er sich irgendwann und erschießt sich doch nicht. Dann findet er einen Überlebenden und später finden sie noch einen Überlebenden. Dann finden sie irgendwie raus, dass sie alle überlebt haben, weil sie irgendwie im Moment, als quasi die Erde aus den Fugen geraten ist, gerade dabei waren zu sterben. Okay. Und aber er hat auch an irgendwie so einem Experiment gearbeitet, was irgendwie überall auf der Erde gleichzeitig durchgeführt wurde. Und dabei ist irgendwie die Erde aus dem Raumzeitgefüge gesprungen. Und er misst das halt dadurch, dass zum Beispiel die Elektronen sich aus Versehen gerade alle in die gleiche Richtung bewegen. Okay. Es ist lustig. Teilweise zwischendurch diese ganzen Szenen mit irgendwo läuft einer allein durch die Stadt und es ist gar keiner da. Aber du merkst halt irgendwie ist doch einer da. So, dann, genau, er findet dann diese eine Tiffy, tut sich in die Reihenfolge tun, weil sie sind die letzten 2 Menschen auf der Erde. Dann finden sie noch den Gangster Maori. Den findet die Tiffy aber viel toller. Also haben sie jetzt noch eine Dreiecksbeziehung. Also du bist der letzte Kerl auf der Erde und du findest eine Frau. Und dann gibt's noch einen anderen Kerl und den findet sie toll. Und dann bist du echt in den Arsch gekriegt. Da bist du echt sauer. Das ist und dann findest du auch noch raus, dass demnächst die Erde nochmal aus dem Gleichgewicht springt. Und dann wollen die beiden nicht mit dir Warhammer spielen. Nee. Dann flippst du total auf. Ja. Also kurzum, die Auflistung fand ich super. Gerade bei Dungeon Slayers sind ja One-Shots nicht unüblich. Gerade so Zombie-One-Shots. Also da kann man super sich einen schönen One-Shot oder auch für, sag ich mal, 3 oder 5 Abende was zusammenbauen. Klar kann man das auch nehmen und sich ein Setting draus machen und das ein Jahr lang bespielen. Aber ich denke mal eher so für in Richtung One-Shots oder was Kurzes sind das super Ideenbasen. Ja. Dann kommt noch von Tarin das spontane Endzeit-Szenario. Das war eigentlich auch ganz gut. Das war sogar ziemlich gut. Das gehört jetzt zwar nicht direkt zum Karneval, genau, aber da waren halt unter anderem die 10 Zombie, die 10 Endzeit-Ideen erwähnt. Oder ich denke, er hat es deswegen geschrieben, weil er das dann da aufgegriffen hat. Also es war ein Szenario. Genau. Aber halt auch gleich mit Möglichkeiten, wie man da irgendwie wirken könnte oder was passiert. Also es war gefühlt so eine Mischung aus diesen ganzen, diese 70er, 80er Jahre Science-Fiction-Filme mit irgendwie, wo die alle unter der Erde leben und mit 21 werden sie umgebracht oder kommen in das große Verfahren. Also das war der Film aus den 70ern, ich weiß gar nicht genau, wie der hieß. Logan's Run, genau. Und hier ist es halt auch so mit so einer Stadt, wo alles super ist. Und, und irgendwann nach und nach merkt man halt, was alles nicht super ist. Ja. Hatte so Anlehnen an Matrix, hatte Anlehnen an Arcology. Dann die Insel zum Beispiel. Genau, ich war auch sehr an die Insel erinnert. Ja. Nee, genau. Und produziert er auch ordentlich Plot-Hooks oder so, wo man dann sofort was draus machen kann. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Genau, den hatte ich nur erwähnt, weil er halt die 10 Endzeit-Szenarios erwähnt. Aber ja, auf jeden Fall auch ein toller Artikel. Ja, was kommt denn dann? Die 10 Tipps zum besseren Spielen. Ja, war fand ich gut. Vor allem den Teil mit wirf die Assis raus. Spiel nicht mit Spaßbremsen. Ja. Also ich finde es schon mal besser formuliert als A, spiel nicht mit Arschlöchern oder spiel nicht mit Idioten. Weil ich mag es nicht, andere Leute weder als Arschlöcher noch als Idioten zu definieren. Ja, es gibt aber Spaßbremsen. Die gibt es in der Tat, ja. Also ich würde es neutraler sagen. Oder was heißt neutraler sagen? Ich empfinde das auch neutraler. Oder ich versuche mal anders. Ich sehe das erst auf zwei Basen, auf zwei Beinen stehen. Wenn ich eine lange Kampagne mache, spiele ich mit Leuten, die einen ähnlichen Spielstil haben wie ich. Ja. Und die keine Spaßbremse sind. Und B, wenn ich irgendwie auf Cons gehe oder sonst wohin, also für einen One-Shot oder so, dann spiele ich auch gerne mit Leuten, die anders spielen als ich, was ich eventuell als Spaßhemd ansehe. Ihre Spielart. Das mache ich natürlich nicht regelmäßig. Also als Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Ding zum Beispiel bei einem Spieler, da hat, dem mir das nicht so gefallen hat, werde ich sicherlich nicht die nächsten 11 Sessions bei dem auch verbringen. Nee. Aber wenn ich jetzt mal wieder nichts anderes habe, dann spreche ich nichts dagegen, auch wenn ich weiß, dass mir die Art vielleicht nicht so liegt, sage ich mal. Also so, ich würde das nicht so verallgemeinern, aber sicherlich für lange Kampagnen ist es sicherlich eine gute Idee, mit Leuten zu spielen, die einem nicht auf den Sack gehen. Richtig. Ja, such dir ein Rollenspiel, das dir gefällt. Ich habe es heute noch nicht erwähnt, aber jetzt darf ich doch mal endlich DSA erwähnen, oder? Bitte. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit DSA-Spielern spiele, da ich das ja neulich getan habe, ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, habe ich das Gefühl, aber demnächst spielen wir nochmal, dann wird namenlose Nächte hier durchgezockt. Die haben selber keinen Spaß an diesem System. Aber wirklich, die haben sich, hatte ich ja schon mal erzählt, die haben sich total gefreut, als der Spieler sagt, ja, und jetzt kürzen wir es mal ab und machen das so und so, statt die Originalregeln, die viel, viel, viel, viel, viel länger wären, zu verwenden. Also den da könntest du, die haben gar keine Lust, DSA zu spielen. Du sitzt da mit so einer Gruppe aus Rollenspielritzern. Die haben ihre Rasierklinge und da steht DSA drauf. Und sie finden es doof, aber sie schneiden sich trotzdem jeden Sonntag damit. Sie nehmen DSA auf sich, weil sie gerne Aventurien mögen. Und was ich denn nicht verstehe, ist, warum nimmt man nicht einfach ein anderes System? Machen ja auch viele, also zum Beispiel der Wellentänzer, der ja die DSA-Abenteuer von heute gerne verteidigt, der sagt auch, das DSA 4 ist suboptimal. Suboptimal. Er benutzt ein anderes Wort, aber ich benutze das nicht. So ist es. Daumen portiert er die. Ja, es gibt ja Warhammer. So wie du auch Warhammer. Warhammer. Also nicht. Es gibt Leute, die spielen Warhammer 3. Edition. Es gibt Leute, die spielen Warhammer 2. Edition. Und es gibt Leute, die finden die 2. Edition doof und bauen sich mal ganz was anderes. Aber halt, die Welt ist toll. Ja. Solange sie es noch gibt. Ja. So und so, genauso ist es mit Aventurien. Die Welt ist toll. Man kann sie toll finden. Man kann sie toll finden. Drücken wir es realistisch aus. Aber nochmal mit, such dir das System, was dir gefällt. Ja, such dir das System, was dir gefällt. Oder such dir den Fluff, was dir gefällt. Ja. Und ich hatte jetzt ja angekündigt, hier, ich mache Warhammer, also quasi Warhammer Fantasy. Und dann meinte ich hier, ich will auch Warhammer 40k machen. Und habe gesagt, ich mache Only War. Und da haben mir auch einige gesagt, wieso nimmst du Only War? Hier, nimm Schattenjäger oder nimm Freihändler oder nimm Spacemarines. Es gab auch welche, die gesagt haben, nimm Savage Worlds. Und nimm Savage Worlds. Das würde ich immer noch unterschreiben übrigens, weil ich das System, ich könnte mir da jedes Mal die Faust beißen, aber... Nein, aber es gab ja auch welche, die mögen überhaupt gar nicht dieses Imperiale Garde-Setting. Ja. Und ich habe dann gesagt, könnte ich alles leiten, hätte ich aber nicht so 1000% Bock drauf wie auf Only War. Ja. So, und wenn ich irgendwas leite, was ich nicht will oder was ich nur halb will, dann ist es schon verloren, Liebesmühe. Sehe ich durchaus ein. Gut. Lass dich auf den Spielabend ein. Ja, das kann man so unterschreiben, weil es gibt ja durchaus so, da hat man selber keinen irgendwie, weiß ich nicht, keine Lust zu leiten oder irgendwie sowas. Das ist aber eine ganz schlechte Basisvoraussetzung. Also wenn ich zum Rollenspiel gehe, sollte ich auch Bock drauf haben. Oder zumindest in der Lage sein, die 4 Stunden, die ich spiele oder wie lange ich noch immer spiele, meine persönlichen Sorgen beiseite zu schieben. Richtig. Gut, aber wir sollten jetzt nicht alle Punkte durchgehen. Also es sind, einige waren bekannt, andere waren neu. Spiele mit, oh, das unterschreibe ich jetzt aber nochmal extra. Was denn? Spiele mit der Gruppe, nicht gegen sie. Sehr gut. Ich respektiere andere Spielrunden, auch sehr schön. Gut. Ja, also auf jeden Fall gute Tipps dabei. Richtig. So, dann haben wir 10 Systeme, die ich bisher gespielt habe. Da redet der Sternwanderer. Ja, das ist wieder einer dieser Artikel, wo ich dachte, schön für ihn. Genau, das ist so eine 10er-Liste. Ich möchte jetzt gar nicht kritisieren, weil es ja durchaus in diesem Karneval möglich ist, genau sowas zu schreiben. Ich habe die Liste gelesen. Ich fand es gut. Also es war unterhaltsam. Natürlich hat er auch Pro, Contra der einzelnen Systeme aufgelistet. Ich wollte gerade sagen, er hat sich ja recht ausführlich damit beschäftigt, genau. Ich hatte gerade was ganz anderes vor Augen. Nämlich hier so eine 10er-Liste ohne Kommentare, aber stimmt, das ist ja äußerst ausführlich. Hätte auch 10 Rezensionen schreiben können, wäre auch kein. Also es kommt gleich danach noch eine andere 10er-Liste. Ja, genau, und die habe ich, glaube ich, gedacht. Die war weniger umfangreich. Also, 10er-Liste von Sternwanderer. Also, es lässt sich jetzt nicht wahnsinnig viel rausziehen mit, ich leite meine Runde und ich will jetzt 10 Möglichkeiten haben oder ich will 10 Vignetten haben. Aber es ist mal so ein Blick über, was er schon alles gemacht hat. Ja, und außerdem gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man noch irgendwas findet. So, kenne ich gar nicht, habe ich auch Bock drauf. Richtig, das kommt quasi jetzt mit 10 Systemen, die er gerne spielen leiten würde. Die sind zwar wahnsinnig gering teilweise kommentiert, wieso oder warum, aber da waren Systeme aufgeführt, irgendwas mit Music Russia. Mit irgendwie, ich kämpfe gegen Baba Yaga oder irgendwelche russischen Mythikmärchen. Genau, die erste hat er ausführlich beschrieben, bei den anderen noch Bilder, aber ja, also allein schon so ein Coverbild von, weiß ich nicht, Warbirds, das weckt zumindest mein Interesse, muss ich gestehen. Also hier haben wir schon mal Fragezeichen. Also kann man, ja, es ist eine, noch nie gehört. Könnte man sich mal angucken. Ja, also finde ich vollkommen in Ordnung im Rahmen des Karnevals. Auch noch unser System Renaissance Deluxe irgendwas. Irgendwas mit Dark Renaissance oder sowas. Könnte man sich auch mal vielleicht angucken. Waren interessante Sachen dabei, ganz ohne Frage. Gut, dann von mir nochmal Sachen. Von dir nochmal Sachen? Ja, achso. Ich hab ja auch durchaus was zu meinem eigenen Karneval geschrieben. Der hat mich unter anderem 10 Wir Zauberkugeln. Ja, und 10 Zauberhandspiegel. Die auch, genau. Die fandst du hoffentlich so wird, dass du sie nicht in Warhammer einbauen kannst. Weil das hast du sie gar nicht gedacht. Pass mal auf, mein Junge, ich kenne noch das schwarze Auge. Und zwar das, was man sich von Nahema klaut. Und zwar aus ihrem Herzen, unterm Kettenhemd-Bikini wegzieht. Und, die trägt ja ein Ganzkörper-Kettenhemd. Die trägt nicht immer ein Kettenhemd-Bikini. Die hat schon die Regeln gebrochen. Laut April-Scherz trägt sie kein Kettenhemd mehr. Oh, nee. Aber die Sache mit dem Solo-Abenteuer war jetzt kein April-Scherz, oder? Von Nahema glaube ich schon. Ich glaube, das war schon April. Ich hoffe, dass es ein April-Scherz war. Ich glaube, es ist kein April-Scherz, dass sie tatsächlich Solo-Abenteuer mit bekannten DSA-historischen Persönlichkeiten. Ich glaube, das schreibt die, die auch Numenera macht, die Amere. Stritter. Richtig. Da stand jedenfalls heute irgendwas, dass sie da irgendein Solo-Abenteuer macht für DSA. Und das kommen, glaube ich, DSA-Persönlichkeiten vor, ja. Aber das mit Nahema war meines Wissens ein April-Scherz. Genauso ging es wie mein äußerst erfolgreicher April-Scherz bezüglich DSA wird um 2 Jahre verschoben. Das hat zwar jeder sofort als April-Scherz erkannt, aber die meisten dachten, der kommt von Ulysses. Dann habe ich das auch so morgens so, ja, bei Google ist das dann schon einmal rumgegangen, dachte ich, schicke ich mal André, habe aber nur den Link geschickt und der so, ach ja, ist ja cool, endlich eingestellt. Und ah, was ist denn das schon wieder von Ulysses? Flachwitz-Humor. Das ist ja furchtbar. Und so. Das ist ja, ich darf gar nicht sagen, von wem, aber jedenfalls verriet er mir noch ein paar Schimpfwörter dazu. So, ja, ist von mir. Naja. Wobei, Brückenschlag zu Blood Bowl. Ja. Und zwar beim Blood Bowl. Blood Bowl ist ja so eine Weird-Version von der Warhammer-Welt. Mhm. Wo die Zauberer so eine Art Pay-TV eingeführt haben, um die Spiele zu übertragen. Und zwar ist das die Kabal-Vision, wo halt auch mit Kristallkugeln und Zauberern die Spiele übertragen werden. Ja, und später gibt es dann auch noch DVDs, das heißt irgendwie dämonische Wesenheiten, die sich für eine Weile ein Spiel merken können, damit man sie dann auf seiner Zauberkugel abschießen kann. Ja, ich habe zum Beispiel sowas, klingt auf den ersten Blick total unnützlich, sowas wie ein Blick ins Herz deines Feindes. wenn man jetzt aber zum Beispiel Magie wirken kann, die alles, wo quasi Reichweite ist, alles, was man sieht, ja, könnte das sehr interessant sein wiederum. Ja. Naja, also da habe ich mir gedacht, was ist denn da alles eigentlich noch so möglich an Sachen, die Zauberkugeln, von wo die gucken könnten oder was die sehen könnten. Genau, dann haben wir noch 10 Zauberhandspiegel. Das heißt, wenn du in den Spiegel guckst, was du quasi in deinem Rücken sehen kannst, fand ich die Idee halt, dass man es halt nicht direkt sieht, sondern immer indirekt ganz nett. Mit entdeckt magisches, unsichtbares, soweit relativ normal. Oder halt der Röntgenblick, ideal, um den Mageninhalt von Monstern zu scannen. Schon vorher. Ja, natürlich. Muss man nicht immer alles auf. Ja, du tötest es doch sowieso. Ja, nicht zwingend. Kann sich auch mit Monstern verbünden. Oder, um an den Mageninhalt ranzukommen, auch fressen lassen. Ja, oder, weiß ich nicht, offenbart Emotionen, könnte auch für anderes gut sein. Also, gut. Also, ich fand beides gut. Ja, sehr schön. Zauberkugeln, Zauberhandspiegel. Und dann hatte ich noch einen Gastartikel aus dem Tunnelorn, nämlich 10 religiöse Konflikte als Abenteuerideen. Fand ich auch gut. Im Prinzip in jedem System einsetzbar, was eine Kirche hat. Genau, also wenn man mal wieder auf Ideen suche ist, was bringe ich mal im nächsten Abenteuer runter, sind da 10 nette Ideen dabei. Ist auch ein klassisches Thema für 40k-Rollenspiele Schattenjäger. Oder überall allgemein, wenn man mit der Ekklesiarchie zu tun hat. Es gab ja für Schattenjäger, glaube ich, sogar irgendwie, das war so ein Dreiteiler, der wurde, glaube ich, nicht ins Deutsch übersetzt, dass die Drusus-Apostasie, wo halt irgendwie ein Teil der Ekklesiarchie behauptet, dass St. Drusus wieder auferstanden wäre und der ganze Sektor in so einen Religionskrieg gestürzt ist, weil die einen sagen, jawohl, der Heilige ist wieder auferstanden und die andere Hälfte sagt, ihr spinnt. Also ja. Alles, was mit Kirche zu tun hat. Ja. Glaube plus politische Macht gleich Probleme. Hat man ja, vielleicht in Science Fiction gibt es mal, wo sowas nicht thematisiert wird, aber Fantasy, wo auch immer. Auch 40k. DSA. Meine ich immer. Ja, DSA ist auch mal Fantasy gerade so. Knapp. Die Six Ideas hat noch den Meta-Karneval eingeführt und einen Meta-Artikel geschrieben. Das 1x1 ist 1. 10 Dinge-Artikel, die ich benutzen werde. Genau. Da tauchst du relativ oft auf. Echt? Ich habe die mir gar nicht angeguckt, was da drin steht. Ich hab nur gesehen, dass es halt quasi es gab ja wirklich, in den 4 Wochen gab es wahnsinnig viele Artikel, wo ich auch gesagt habe, gut, nicht gut, gut. Und er hat halt quasi eine Auflistung gemacht der Filterung mit den Sachen, die er gut fand und die er auch benutzen will. Ja, um genau zu sein, genau. Er hat gesagt, es gibt noch einen leichten Unterschied zwischen was ich gut finde und was ich benutzen will. Oder anders gesagt, man kann ja auch Artikel gut finden, die man schlecht benutzen kann. Also er hat sich quasi auf praktisches Material konzentriert. Ja, die 10 Vignetten für lokale Helden sind auch dabei. Genau. Monster, Megeninhalt und so weiter. Hier die ganzen Only War-Vignetten, die sind natürlich für die Six Ideas mit der Kriegsthematik halt auch gut. Und hat halt auch zum Beispiel genau den Einsiedler, was der Einsiedler dem Ritter schenkt, kann man ja eben, genau, er will das auf Sly Industries adoptieren. Downtown-Siedler. Und die Sachen aus dem Spielzeugladen finden auch Verwendung. Ja, also ist doch insgesamt. Ist doch schick. Nett. Wenn es mindestens ein anderer benutzt, hat sich ja schon fast gelohnt. Ja, würde ich auch so sehen. Gut, und dann listet er noch auf, welcher er gerne geschrieben hätte, aber keine Zeit hatte. Richtig, auch nett. Ja, also natürlich ein Karneval, wo man extrem viel einbringen kann. Und genau das habe ich ja am Anfang gesagt. Es hätte sein können, dass da sich 5 Leute beteiligen und knappe Listen schreiben, man nichts von dem Karneval hat, aber es ist genau das Gegenteil gezeigt worden, dass sich unheimlich viele beteiligt haben, auch manche zum ersten Mal beteiligt haben oder sich nach langer Zeit mal wieder beteiligt haben und eigentlich die Qualität der Artikel einen unheimlich hohen Standard hatte. Also ich kann nur wenig Artikel sagen, wo ich jetzt sagen würde, hat sich nicht gelohnt zu lesen. Richtig. Gut, hoch ist also gut. Bei vielen war es so, wo ich dachte mir, gut, werde ich nicht einsetzen können. Ja. Aber Lohn zum Lesen alle. Hoch ist gut. Schreibt 10 potenzielle kommende Hypes. Die nerven. Kickstarter das Rollenspiel. Ich glaube, DSA 5 ist auch dabei. Oder alles mit, was war das? Stärke, Konstitution, Gewandtheit, Intelligenz, Willenskraft, Charisma. Ja, also ich sag mal, Rosut schreibt oft so verkopfte Sachen, wo ich mir denke, oder wo ich gar nichts mit anfangen kann, oh, das war mal eine Liste, ja, gut. Da wird einem sicherlich, wird das ein oder andere davon tatsächlich ein Hype sein und naja, man vielleicht auch irgendwann davon genervt sein. Richtig. So, jetzt kommt dein Lieblingsartikel aber. Ich glaube, den schieben wir vielleicht ans Ende. Ja, okay. Ich will vorher noch normal sprechen. So, dann haben wir noch. Dann kommt quasi noch der Nachschlag. Mhm. Die 10 düsteren Magiergilden habe ich ja schon erwähnt von D6 Adiers. Achso, und wir haben noch die 10 Magiergilden noch geupdatet. Das waren nochmal so 2-3 Kleinigkeiten in den Beschreibungen. Und von Dr. Domani gibt es für Rippers noch 10 historische Ereignisse aus der britischen Geschichte. Das fand ich sehr cool. Weil es gab ja auch hier diesen Cthulhu-Gaslichtband. Ja. Wo halt auch teilweise real existierende historische Persönlichkeiten aufgeführt wurden und dass die aber auch irgendwie mit diesem ganzen Cthulhu-Spaß zu tun haben. Und hier war es jetzt halt auch irgendwie so eine komische Logenverschwörung, aber die Ereignisse selbst waren ja reale britische Ereignisse. Ja. Die haben stattgefunden. Man hat denen halt nur eine andere Bedeutung gegeben. Und wenn ich halt irgendwie so ein 18. Jahrhundert oder so ein Gaslicht-Setting habe und ich habe wirklich real existierende Personen oder ich habe real existierende Ereignisse und dann haue ich dann auch den Mystery-Spaß dran. Schon im Grundsetting sind die ja schon drin verankert, genau. Das ist super, da noch was mit zu verbinden. Weil irgendwie sowas wie, sag mal, so eine Lüge mit ein bisschen Wahrheit ist immer doppelt so schwer rauszufinden als irgendwie eine komplette Lüge. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also fand ich... Zum Ausstatten von Rippers auf jeden Fall cool, cooler Kram. Ja. Oder auch, wenn man alternativ in London unterwegs ist, wie du schon erwähnt hast, Cthulhu ist ja durchaus das auch einer der Quellenbände und häufigen Orte. Oder halt Private Eye. Das wäre, glaube ich, sogar genau die richtige Zeit dafür. Ja. Genau, ja gut, bei Private Eye würde man ja das ja quasi nicht in den Plot mit einbauen, aber man hat dann so ein, was weiß ich, in der Zeitung steht, das und das und das hat mit dem Fall zu tun und ach übrigens auch das und das, um so ein bisschen Fluff zu bieten. Richtig. Gut, so, jetzt können wir mal zum Hofrat kommen, der seit langem mal wieder was geblockt hat und dann gleich den Karneval nutzt. Ich bin ja stolz drauf, dass er zum ersten Mal am Karneval teilnimmt. 10 Dinge, die fett an der deutschen Fantastikszene nerven. Punkt 8, Blockkarnevals. Ja, sehr schön, aber... Also, meine erste kurze Zusammenfassung seines Beitrages ist schizophren. Weil er sich inhaltlich selber widerspricht, habe ich dann aber auch gedacht, gut, er hat 1000 Kommentare auf seinen Beitrag. Und dann dachte ich mir, Mensch, Greifenklau, du machst es eigentlich immer falsch. Du schreibst Sachen, die sind irgendwie gut durchdacht, fundiert und bilden wahrscheinlich die Meinung der Masse wieder, weil sie sind ausgearbeitet. Schreib mal einfach sowas Halbgares. Da wirst du garantiert genug Kommentare generieren. Denn schon Sherlock hat erkannt, wenn du den Leuten irgendwie was Falsches sagst, dann motivierst du sie dazu, immer dich zu verbessern. Und dadurch geben sie ihre Informationen preis. Ja, ist nicht von der Idee her durchaus richtig. Ich weiß nicht, ob er das geplant hat. Doch, ich meine, ich, also, man muss ihn halt zu nehmen wissen, denke ich. Oder, also, ich ärgere mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht über Punkt 8. Nein, darüber ärgere ich mich auch nicht. Aber es, also, Ich habe die Punkte gelesen und ich glaube, also ich glaube, seine Kernaussage ist, mitspielt mehr Rollenspiele und beschäftigt euch mehr damit. Oder auch mit Dingen, die drumherum sind, aber die wichtig sind. Gleichzeitig sieht er aber auch Dinge, die drumherum sind, die aus seiner Sicht nicht wichtig sind. Mhm. Er sagt aber auch deutsche Fantastikszene. So, und das ist ja eigentlich mehr als Rollenspiel. Das ist richtig, aber er erwähnt ja unter anderem Poetry Slams. Also, gehen wir die Punkte durch. Also, Poetry Slams, alter Echt, was soll der Scheiß? Gehören für ihn nicht zur deutschen Fantastikszene. Ja, gut, also ich gucke das jetzt auch nicht aktiv, obwohl in Helmstedt gibt es da eine gewisse Szene, also kleiner Ort, aber hat eine eigene Poetry Slam Szene, aber kann ich schon verstehen, dass ihn das nicht anspricht. Richtig. Auf der anderen Seite gibt es halt David Grashoff, der da jetzt in diese Richtung gegangen ist, der ehemalige Autor von Ratten zum Beispiel. Mhm. Wenn er da seinen Spaß hat, warum nicht? Kann man ihn nicht verbieten. Nein, deshalb insgesamt, also es ist erfrischend, dass er eine Meinung hat und diese auch vertritt. Zwar sie nicht immer ausfüllt und auch nicht immer Subjekt, Prädikat, Objekt in einem Satz benutzt. Also es hört sich an wie gesprochen, nur teilweise verstehe ich ihn wirklich nicht, was er mir genau sagen will. Auf jeden Fall Poetry Slams böse. Dann Punkt 2, dolle Infrastruktur ohne Inhalt, die diese beführen könnten. Es gibt hunderte Stunden professionell geschnittener und moderierter Videos auf YouTube, aber nicht 10 Minuten originelle Inhalt mit RSP-Bezug. Siehe 1. Also, Rollenspiel spielen gut. Sachen ums Rollenspiel machen, wenn's Poetry Slam ist böse, wenn's YouTube-Videos sind, gut. Ja. Nicht unbedingt. Also ich glaube, er sagt schon, oder die Aussage ist ja mehr, dass es da viele Sachen gibt. Ja. Aber dass er im Kern nichts davon gut findet. Und da hat er vielleicht ja nicht Unrecht. Also ich persönlich gucke sehr selten YouTube. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das gut finden würde oder nicht. Ist die Frage, was mag er jetzt nicht? Mag er YouTube-Videos von Leuten, die sagen, wie man ihre Zehennägel schneidet, sind nicht gut? Oder mag er Fantastik-YouTube-Videos nicht? Ich glaube, er richtet die Kritik schon konkret an so eine Sachen wie, ich denke auch DorpTV, aber das andere hier, diese DSA TV Orkenspalter-Geschichte, Orkenspalter heißt das genau. Also das scheint die da. Kümmern sich ja mehr um Lab-Geschichten in ihren Videos. Ja, ach, die haben doch auch genug DSA und dies und das und Vorstellungsvideos. Ich meine, die sind jetzt quasi verantwortlich für diverse Vorstellungsvideos. Ja, haben auch Ulysses, von Uhrwerk, für die ganzen Kickstarter, für das englische Ratten. Haben auch einige Let's-Play-Videos gemacht. Let's-Play-Videos, genau. Also das, was ich gesehen habe, ich persönlich fand das meistens ganz gut, aber ich habe so viel auch nicht geguckt. Ich habe mir die Pathfinder-Sachen angeguckt, die Sachen zum Kickstart habe ich mir angeguckt. Das war, ich weiß aber genau, was er meint. Zum Beispiel zum Vampire-Kickstart, das hat aber zum Beispiel so extrem aufgesetzt gewirkt. Ich glaube, sowas meint er. Es war gut gemacht, es war sehr, sehr professionell aus, das auf jeden Fall. Und war auch interessant, aber das war sowas von aufgesetzt, dass ich mir auch gedacht habe, muss ich schon grinsen. Ja, naja, gut. Also, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was er meint. Ja, oder wir denken jeweils was anderes. Also ich denke, es geht in Kritik da zu heutigen YouTube-Videos, dass halt einfach nichts Originelles produziert wird. Nichts, was Leute irgendwie Spannung macht auf Rollenspiel. Wenn ich jetzt mein Kopfkino von Genosse Hofrat habe, dann ist er der genatzige Opa, der in seinem Garten ist und den Fußball von den Nachbarskindern raustritt, aber eigentlich gerne mitspielen würde. Ja, also... Es hilft ja nichts, dazustehen und sich aufzuregen. Ja gut, aber der Kritiker hat ja schon das Recht sozusagen, oder nicht jeder, der zum Beispiel Politik kritisiert, oder richtig, muss nein, ja Politiker sein, ne? Also von daher, und es ist ja nun mal eine kurz zusammenfassende Liste, also insofern kann ich das schon verstehen, an Kritik. Gut, da bei Punkt 3 brauche ich mal deine Expertise. Big Model GNS Geschwafel. Ja, kurz RPG Gnosis. I'm looking at U. Ja, and you, das ist quasi, ich das ist ausgerechnet ich derjenige bin, der die SMS-Sprache erklären muss. Nein, das verstehe ich. Erklär okay. Mir RPG Gnosis. Ja, nee. Ist das dieses... Das ist ein Blog. Ne, ist das dieses Kopfige mit hier der gemeinsame Vorstellungsraum und... Ja, also es geht um die Forge und die Rollenspieltheorie. Bitmodel und GNS sind halt Sachen der Rollenspieltheorie, genau. Und da habe ich mich. Er ist ja einer der, na, sag ich mal, Gegner von dieser Geschichte, oder er sagt, ja, das ist alles viel zu verkopft. Ja. Ihr müsst Abenteuer-Rollenspiel spielen, oder ihr. Oder Abenteuer-Rollenspiel ist das eigentliche, was läuft. Da stecken auch viele sehr gute Ideen drin, meiner Meinung nach. Ja, er sieht das schon als durchgekaut seit 10 Jahren. Womit er nicht Unrecht hat, sage ich mal. Ja, und RP Gnosis ist ja ehemaliger Podcast von Sphärengeflüster, der jetzt halt seinen eigenen Blog macht und da relativ viel nochmal auf Rollenspieltheorie eingeht, wie zum Beispiel den von mir erwähnten gemeinsamen Vorstellungsraum. Relativ verkopfter Artikel, ich kann auch nicht so viel mit anfangen. Also es liest sich doch wie Psychologiefachbücher. Also was denn jetzt? Das, was er schreibt, also das, was Hofrat schreibt, oder das, was du an Rollenspieltheorie gelesen hast? An Rollenspieltheorie. Mhm. Also es liest sich nach, es liest sich wie ein deutscher wissenschaftlicher Geistestext. Weil es werden Fachbegriffe eingeführt, die werden erklärt, danach werden sie später in den Sätzen benutzt. Hinter dieser Fachbegriff ist quasi wie eine kleine gezippte Datei. Dahinter verbirgt sich meist 2, 3 Erklärungen oder ein ganzer Satz. Mhm. Dann hast du später Sätze, die haben 4 Fachbegriffe, die du quasi im Kopf erstmal entzippen musst. Und dann hast du irgendwie 4 Sätze, die dann in Summe Sinn ergeben. Und dann kommt schon der nächste Satz. Ja, die Frage ist halt, was kann mir sowas bringen? Und ich sag mal jetzt hier GNS, also gemistisch, narrativ, simulativ. Das zum Beispiel ist durchaus ein Ansatz, den ich nachvollziehen kann oder wo ich sagen kann, jawohl, ich mag die eine Richtung mehr als die andere. Das also konkret was bringen kann, während hingegen andere Sachen viel zu verkopft sind für mich. Es mag ja andere geben, die das dann was damit anfangen können. Also ich daraus was zu machen. Ich finde es interessant, dass es anhand von Einteilung und von ich schneide das Ganze in kleine Stücke, denen gebe ich Namen. Und dann kann ich mit den Sachen spielen, weil ansonsten kann ich mich über das Thema gar nicht unterhalten. Ja, aber nein. Also wir hatten ja vorhin das Beispiel Vignetten, das ist ja etwas, was direkt spielbezogen ist. Und eine der Hauptkritiken ist ja, dass halt viele von diesen ganzen Theorie-Sachen nicht praxisrelevant sind. Richtig. Genau. Also wird unter anderem auch von Rollenspieltheorie kontra Best Praxis ist auch so ein kleiner Krieg. Dass man also nicht aus der theoretischen Warte das betrachten sollte, sondern immer aus der praktischen Warte des Spiels und immer mit der Frage, was nutzt mir das für mein konkretes Spiel? Ja, und ja, gut. Also so ein typisches Sache, die einem, ja, die man ins Spiel übertragen kann, sind ja zum Beispiel diese 7 Spielertypen, wenn du halt den Taktiker hast oder den Buttkicker und so weiter. Okay. Und da wirst du auch sofort wissen in deiner Gruppe, wer ist das zu einem gewissen Teil, wer ist das zu einem gewissen Teil. Man muss sich aber halt auch davon lösen, dass das das eine jetzt nur der Taktiker oder nur der Buttkicker ist, und man hat immer gewisse Anteile davon. Nein, ich sehe das eher als, also Rollenspiel ist ein Auto. Bumm. Oder ein Motor. Ja, okay. Rollenspiel ist ein Motor. So, ich habe die Rennfahrer, die wollen damit fahren. Ich habe die Mechaniker, die wollen neue Regeln sich ausdenken. Und ich habe den Ingenieur, der will einen neuen Verbrennungsmotor entwickeln. Ja. So, und Epignosis sehe ich auf Ebene des Ingenieurs. Er versucht irgendwie das ganze Phänomen an sich zu begreifen. Während der Rennfahrer eigentlich nur damit fahren will. Und alle, die einen neuen Motor bauen oder entwickeln wollen, sind für ihn doof. Ja. Ich sehe es auf unterschiedlichen Ebenen. Auf jeden Fall. Man könnte ihn auch als Physiker sehen, der quasi nur theoretische Grundlagenforschung macht, ohne je in seinem Leben damit rechnen zu können, dass das Ding irgendwann mal umgesetzt wird. Das erinnert denn so an Big Bang Theory, wo dann so, könnt ihr einen Motor reparieren? Ja, nee, kein Problem. Wir wissen alles über den Verbrennungsmotor. Genau. Kennt sich einer von euch mit einem Verbrennungsmotor? Ja, aber könnte jetzt. Ich habe noch nie einen Motor gesehen. Also das entspricht ja teilweise auch dem Ingenieursalltag, aber. So ist das halt. Ja, also gut. Kann man jetzt also diskutieren, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Auf jeden Fall, er ist der Rennfahrer. Er will fahren und nicht mit dem Physiker sprechen. Gut, also Punkt 4. Defokussierung Richtung Videospiel, Jagger, Nerf-Zombies, Wettbewerbe, verschissene Pornfree-Slams, Coverbilder. Richtig, ja. Genau. Die ganzen Rollenspieler, hört mir zu. Ihr sollt Rollenspiel spielen. So könnte man das zusammenfassen. Ja, nicht die schlechteste Idee, dass man sich nicht zu viel ablenken lässt. Battletech-Meisterschaften, Fails. Wirklich, schon wieder, ich will alles wissen. Verstehe ich nicht. Ich vermute mal, es geht darum, dass Ulysses neulich den Support von Battletech aufgegeben hat, weil sich ihre Supporter oder irgendwer sich da total in die Haare gekriegt haben und anscheinend eine Schlammschlacht sondergleichen geboten haben. Ich habe nur einen Sekundärartikel gelesen auf Sir Dooms Bad Company, wo ich dummerweise einen Kommentar drunter gesetzt habe. Und ich habe gleichzeitig ein Abo damit gemacht, was ich nicht wusste, dass am nächsten Tag 100 E-Mails mit der Benachrichtigung, dass dort Kommentare sind, in meinem Briefkasten landen würde, weil sich da so 2-3 Trolle quasi festgebissen haben und gegenseitig auf sich eingehauen haben. Und ja, und wenn ich mir vorstelle, das ist so quasi so ein Sekundär- oder Tertiärartikel gewesen. Mhm. Achso, er wurde für diesen Artikel übrigens auch noch aus der Battletech-Gruppe irgendwo gebannt, weil man darf darüber nicht schreiben. Und also sehr, sehr spannend. Und wenn ich mir vorstelle, dass das nur ganz, ganz, ganz am Rande war, möchte ich da aber nicht im Kern gestanden haben und kann, glaube ich, fürchte Ulysses auch verstehen. Wobei der Support vorher auch schon nicht so toll gewesen sein soll. Ich vermute, es geht in die Richtung oder es geht ihm einfach auf den Sack, dass da irgendwelche Leute lange Artikel drüber schreiben, statt das zu spielen. Kann auch sein. Auch schlecht. Staatsmännisches Auftreten, da konnte ich austeilen. Das war schon die Punchline. Gut, da kann ich diesmal auch nichts mit anfangen. Nee. Wurde auch in den Kommentaren des Öfteren aufgegriffen, versteht keiner. Okay. Conventions mit 3-Stunden-Blöcken. What the heck? Ach nee, ist ein F. Na gut. What's a frag? Ja, also da kann ich zum Beispiel seine Kritik auch verstehen. Bitte, wer soll denn in 3-Stunden-Blöcken Abenteuer durchkriegen? Früher gab es immer, aber ich weiß auch nicht, wo sie in 3-Stunden-Blöcken spielen. Ich kenne meistens immer die 4-Stunden-Blöcke, aber man kann ja auch einen Doppelblock nehmen. Nein, ich wollte gerade sagen, wirst du noch 3 Stunden rausgeschmissen oder was? Ja, gibt es. Also, mit 4-Stunden-Blöcken jedenfalls. Also, da mein Gegenentwurf. Wenn du in 3 Stunden den Leuten das System nicht nahe bringst, dann nie. Also, das ist auch wieder völlig richtig. So Kennenlernrunden sind wichtig, dass sie in noch kürzerer Zeit funktionieren. Als Kennenlernrunden. Richtig. Wenn ich irgendwie jetzt irgendwie ein kurzes Abenteuer durchkriegen will, dann brauche ich natürlich mal 6 Stunden. Ja, also ich habe auch schon auf dem Rollenspiel-Ding erlebt, da ist durchaus ein bisschen mehr Zeit als 3 Stunden, also 6 Stunden. 2 Spieler, ein SL. SL erklärt ungefähr 4 Stunden dieses System. Auch auf Drängen, dass man könnte anfangen, währenddessen schon mal ein bisschen weiter, also Essen noch bestellt und dies und das. Ja, jedenfalls haben, glaube ich, eine Szene spielen können noch an dem Abend. Das war total. Neulich kam der 90er Jahre Deutschkomödie Rossini. Ja. Und dazwischen, da ist Gudrun Landgräbe. Sie feiert ihren 40. Geburtstag und wird so von dem Tatort Johnny belagert, ja. Der da noch ganz schön jung ist, und Heiner Lauterbach, der da noch aussieht wie ein Mensch. Und zwischendurch sagt sie dann, ich bin keine 17 mehr, ich habe keine Zeit mehr auf Warten. So, ich bin auch keine 17 mehr. Wenn ich anfange, Roll zu spielen, dann kann ich da nicht irgendwo 6, 7, 8 Stunden sitzen, oder ich habe meinen 4-Stunden-Block oder meinen 6-Stunden-Block. Da muss gefälligst mal was passieren. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade eine Diskussion, da wollte bei uns auf dem Ding gerne erst was anbieten und dann noch was spielen. Du hast da 6 Stunden Zeit. 3-Stunden-Blöcke. Das wären genau 2-3-Stunden-Blöcke. Da weiß ich aber genau, dass vorher schon, dass das organisatorisch nicht klappen wird. Egal, was derjenige macht. Weil zum Beispiel würde das ja heißen, dass wenn um 14 Uhr die eine Runde anfängt, wo der Spieler einfach mal zu spät kommt, man fängt erst 15 Uhr an, wie auch immer. Jedenfalls angenommen, die zweite Runde würde um 17 Uhr beginnen oder von mir aus um 18 Uhr, dann kommen die Leute aber wieder nicht pünktlich. Und so weiter. Oder das Spiel ist noch nicht beendet, dauert eine halbe Stunde länger und so weiter. Das heißt, da würde ich von vornherein sagen, Leute, spielt doch eine Runde und hört von mir aus um 8 Uhr auf. Dann ist gut, aber versucht euch doch nicht da Druck zu machen und das in 3 Stunden zu quetschen, nur damit ihr irgendwie 2 Sachen gespielt habt, was aber absehbar eh nicht klappt. Richtig. Blockkarnevals. Ja. Leute spielen nicht Rollenspiel, sondern schreiben drüber. Das würde ich gar nicht sagen. Er kannte ja noch nicht die Qualität des diesmonatlichen Karnevals, weil er nicht alle Artikel gelesen hat, schätze ich, und meinte wahrscheinlich die Karnevals davor. Nee, keine Ahnung. Also grundsätzlich kann einem oder habe ich gelernt, dass viele Artikel auch andere Leute stören. Weil sie fühlen sich aktiv dazu verpflichtet, was lesen zu müssen. Das ist nicht gut. Nee. Aber gut, grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass man vielleicht gerne andere Sachen liest oder mehr spielt oder keine Ahnung was. Lesungen, Punkt 9. Lesungen und andere obere Mittelschichtkacke. Sie auch Punkt 1. Ja, stimmt. Das ist natürlich immer so ein Punkt, den greift er auch gerne bei Cthulhu auf. Halt das Spiel für Besserspieler und die Frage, ob sich sozusagen diese Einstellung Proletariat kontra die obere Mittelschicht in diesem, weil man ja bei Cthulhu meistens, da spielst du eigentlich nie den einfachen Arbeiter, sondern immer den Professor, der was erbt und so weiter, sich das A auf die Spieler übertragen lässt und dann überträgt er das anscheinend gleich noch außer rollenspielerisch auch auf Aktivitäten wie an Lesungen teilzunehmen. Ja, dann habe ich mal eine Info für Mr. Hofrat. Ja, bitte. Wir sind die verdammte obere Mittelschicht. Also gefühlt von den meisten Rollenspielern, die ich kenne, sind gefühlt 2/3 Bildungsbürgertum. Ja, das stimmt interessanterweise. Würde ich dir so... So, und wir sind keine 18 mehr. Wir haben vorne die 3 stehen und wir haben die 4 stehen. Wir haben nicht genug keinen Rollenspieler-Nachwuchs. Das heißt, wir sind inzwischen an der Position, wo wir die verdammte Republik führen. Entschuldigung, dein Junge ist wie alt? Ich bin hier die Ausnahme. Naja, auf jeden Fall erkennt er schon ein Ed-Ed. Er erkennt ein Ed-Ed. Mit, weiß ich nicht, 4 Jahren? Also, ich sag mal, so. 20 Jahre. Hat 4 Beine, ist ein Elektrokamel, schießt auf Flug. Also, wir sind die obere Mittelschicht. Und innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre werden wir die Republik leiten. Die Nerds haben die Macht übernommen. Und natürlich machen wir obere Mittelschicht Kacke. Weil, also wirklich, die meisten Rollspieler, die ich kenne, hier, keine Ahnung, 2/3 haben akademischen Hintergrund. So, und an die meisten Unispacken da draußen. Ich habe zwar nur einen Bachelor, aber ich sehe mich doch als akademischen Hintergrund. Ja. Und die anderen Drittel, das sind Singles mit Niveau, würde ich sagen. So, und natürlich machen die obere Mittelschicht Kacke. Weil die haben Abitur gemacht, die haben ihren Faust durchgenommen und wenn sie das Rollenspiel sehen und sie wissen, der Typ macht gerade einen Deal mit einem Dämon, dann wissen sie, in 9 von 10 Fällen wird das nicht gut ausgehen. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ob er darauf hinaus wollte oder nicht, insofern. Also es ist ja quasi, Kernaussage war ja, spielt mehr Rollenspiel und macht keine Poetry Slams. Wir haben noch bei 10 die Post-Rollenspieler, die eigentlich lieber Gedichte schreiben, Bücher schreiben, Drehbücher ausdenken, als Hust-Rollenspiel zu spielen. Oder die es gar wagen, das steht jetzt nicht mehr, Rollenspielmaterial zu schreiben, aber eigentlich lieber hätten Gedichte oder Bücher schreiben sollen. Kategorie ist getaggt mit DSA, ich weiß, was er meint. Fertig. Er spricht über die Fantastik-Szene. Was soll die denn verdammt nochmal sonst machen, außer Bücher zu schreiben? Ja, ne, ich denke, keine Ahnung, denkt so an die Leute, die halt heute Autoren sind und Bücher schreiben und sich jetzt quasi als was ein Häkchen Besseres empfinden als normaler Rollenspieler. Sind sie auch. Sie schreiben Bücher. Ja, das ist, würde ich sagen, aber schon mal eine Verschlechterung. Das heißt, bei einigen kann es eine Verbesserung sein, weil vorher hätten sie besser Bücher schreiben sollen, nun gehen sie wenigstens keiner Gruppe mehr dabei auf den Sack, aber... Ich finde das grundsätzlich nicht als Verbesserung, Bücher zu schreiben. Bücher schreiben kann auch jeder heutzutage. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir Bücher lesen von jemand, der Bücher schreiben kann. Ja, ich glaube nicht, dass Punkt 10 davon ausgeht. Also keine Ahnung, ob damit so Leute wie Markus Heitz meint, aber ich denke mal eher auch... Ich denke, das geht halt in Richtung, jeder versucht heute halt seine Spielwelt zu schreiben, sein Rollenspielsystem zu schreiben, eben auch sein Buch zu schreiben. Keine Ahnung. Schreib dein Buch. Wolfsburg war neulich wieder damit zugeklassert. Schreib ein langes, gutes Buch. Genau, ne? Auch so ein ganz eigener Komplex. Ja, aber die Leute, wenn ich anfange, so, ich will jetzt, ich habe meine eigene Welt, ich habe mein eigenes System, ich schreibe mein eigenes Buch, ich höre nicht auf, Rollenspiel zu spielen. Ich meine, man kann nicht ewig nur Rollenspiel spielen. Das war eigentlich mein Plan. Ich meine, aber zwischendurch muss man doch auch was Kreatives tun. Ja. Man muss, weiß nicht, podcasten, mal einen Artikel schreiben, mal der Welt da draußen zeigen, es gibt mich und ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe was getan. Und selbst wenn es nur 3 Leute lesen. Ja, du hast, denke ich schon, durchaus recht. Ich kann noch nicht. Ich weiß aber auch nicht genau, was ihn da nun antreibt oder welche Laus ihm da auf die, über die Leber gelaufen ist. Insofern mag er ja so sehen. Ja. Ich finde es immer eine ganz schlechte Idee, versuchen anderen Leuten was vorzuschreiben. Also von mir aus können ganz viele Leute in Lesung gehen. Das muss mich ja deswegen trotzdem noch nicht interessieren. Richtig. Das Einzige, was nervt, ist, wenn halt ein Trend entsteht und das überall beworben und befeuert wird. Das geht dann sozusagen auf den Artikel davor mit Hoch ist gut. Dass halt irgendwelche Trends entstehen, die mir auf den Sack gehen. Aber gut, damit kann ich auch notfalls leben durch pure Ignoranz. Ich hab gehört, es gibt Menschen, die haben Smartphones und ich kenne sogar welche. Aber ich ignoriere diesen Trend auch weiterhin tapfer. Also eigentlich glaube ich noch nicht mal, dass es ein Trend ist. Ich glaube, der Trend geht eher zurück zum nicht mehr Smartphone. Der Trend geht so, der Trend geht dahin zum nicht mehr PC, aber das ist was anderes. Also, Genosse Hofrat hat eine Meinung, wir sind uns nicht ganz sicher, welche. Ich glaube, doch muss ich mal mit diesen RP-Gnosis-Typen zusammensetzen und das mal ausformulieren. Ja, das könnte auf jeden Fall ein interessanter Artikel werden. Auf jeden Fall finde ich wieder schön, dass er wieder bloggt. Danach sind noch ein paar Artikel gekommen. Ich hatte noch irgendwie im SP-Blog geschrieben, so, ja, weiß ja gar nicht, ob du überhaupt noch spielst. So, er hat sich voll drauf fokussiert. Hat alles andere abgeschaltet. Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist er noch aktiv am Spielen. Das freut mich. Ich glaube, in seinen Runden kann man viel Spaß haben. Glaube ich auch. Gut. Auf jeden Fall ein Beitrag, der polarisiert. Ja, das ist ja auch gut, genau. Ja, damit kommen wir, glaube ich, zum Ende des Karnevals. 10 Dinge. Und dann beenden wir mal diesen Podcast und wünschen euch eine schöne Woche. Ob mit 8, mit 10 oder mit 12 Dingen, ist uns völlig egal. Gerne auch mit Lesungen. Gerne aber auch ohne. Poetry Slams. Und das Buch mit Poetry Slams, Dirty Nerd von David Grashof, soll ganz gut sein. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.